Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum MTV Gamer Plauschangriff. Ich bin der Gregor und ich heiße euch im Namen von Simon und Trant herzlich willkommen zum nächsten Teil des PlayStation 2 Podcasts. Wenn ihr den ersten Teil von vor ein paar Wochen gehört habt, dann wisst ihr, wir haben uns da so in Rage und Redelaune gequatscht, dass wir natürlich mit einem einzigen Podcast von normaler Länge nicht zur Rande gekommen sind. Nachdem wir im ersten Teil primär über die Hardware sowie über die großen neuen Open-World-Spiele auf der PS2 geredet haben, sind jetzt etliche andere Genres dann, wie zum Beispiel Jump'n'Run, Sportspiele, Ego-Shooter und so weiter und so fort. Deshalb wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem zweiten Teil des PS2-Casts. Was ich sagen wollte, Open-World haben wir uns jetzt auch so ausführlich unterhalten, weil das speziell ein Genre ist, das du vorher nicht im Blick hattest oder fast schon gar nicht existiert hat, was aber so sehr, sehr wichtig für die PS2-Ära und für die darauffolgenden Äras gewesen ist. Also was du heute hast, ist eben, dass Open World in fast jedes Spiel mit verbaut ist. Ne? So dieses typische, du nimmst Elemente aus Genres wie Open World, wie Rollenspiele, jedes Spiel hatte etwas so davon. Was die Konsequenz aber darin gewesen ist, dadurch, dass sowas wie Open World sehr, sehr stark geworden ist, finde ich so die klassischen Genres auf der PS2, worauf wir jetzt zu kommen sprechen werden, sowas wie Jump'n'Runs oder Shooter oder Fighter, die waren dort, hatten zwar auch ihre Highlights, aber ich fand, die haben an Wichtigkeit verloren, verglichen jetzt mit der PlayStation 1 oder dem N64 und den Konsolen vorher. Wenn wir jetzt in Richtung Jump'n'Runs gehen, eigentlich, ich bin ein sehr, sehr großer Jump'n'Run-Fan. Deshalb habe ich mir auch, was ich hier gleich auch oben dann stehen habe, als erstes mit auf die Konsole dann Jack and Dexter gekauft. Das war toll. Jack and Dexter war super, finde ich persönlich. Also Jack and Dexter 1 musste ja auch ein bisschen warm werden. Hatte, fand ich, eine der besten Grafiken, die ich damals gesehen habe. Kam das denn nicht auch noch vor GTA 3? Ja. Genau. Müsste doch. Also das war auch für mich so das erste Grafik-Highlight für die PS2, wo ich gedacht habe, boah, die Kiste hat 60 viel Frames, auf dem Kasten, sieht geil aus, ne? Und so eine wirklich eine gut begehbare, auch ich würde es nicht richtig Open World nennen, weil es war eben Jump'n'Run. Da hattest du eben große Welten, wo du durchlaufen kannst. Es sind auch alle, also auch hier Ratchet & Clank sieht auch geil aus. Also wir kommen gleich dazu. Diese Dinger, die sahen immer so richtig wow aus. So, die hast du auf einer Messe sogar gesehen und da hast du sofort gemerkt, das sieht richtig geil aus. Der Rest ist okay, aber das sieht komisch eigentlich, also ja, dass man die bei Jump'n'Runs mehr gewesen und bunt und da war viel los im Hintergrund. Ja, genau. Das hat mich bei Jack and Dexter dann auch schon so, da habe ich mich richtig, Felsen bestanden nicht nur aus einem Block, sondern aus mehreren kleinen Steinen, die dann auch noch Schatten warfen und schöne Texturen hatten und es war alles so plastisch und ich konnte übers Meer gucken und da hinten war eine Insel und irgendwann bist du da sogar hingeschwommen. Da bist du sogar hingekommen. Was ist hier los? Ja. Das ist ja eine richtig große Welt und dann, was war denn noch so? Wasser oder auch die Animation vom Jack, ja, weißt du, wie er gesprungen genau, ist? Wie er läuft, wie er sich bewegt. Super. Das ist für mich auch das Spiel, wo dann, ich glaube, selbst der hartgesottenste Dreamcast-Fan einfach nicht verneinen kann, dass die PS2 doch ein bisschen was drauf hat. Ja. Ne, weil das Ding sah sehr geil aus. Es war immer grundsolide 60 Frames per Second, was ich auch sehr, sehr wichtig fand, dass es nicht geruckelt hat. Und es war grafisch einfach ein riesiges Brett. Ich habe dort auch, was eigentlich nicht nötig gewesen wäre, aber ich habe, glaube ich, alle diese 1000 Orbs eingesammelt. Ja, diese Eier. Diese Eier, die man dort einsammeln kann, die versteckt sind. Grund zu löten. Nee, das war was anderes. Wer tatsächlich kann, weiß Spiel ich Grund jetzt zu von dem kommt? Spiel, von dem Spiel weiß ich gar nicht mehr so viel. Ich weiß halt nur, dass irgendwie dieser schwarze Schleim des U's oder wie es hieß, das hat Dexter seinen Kumpel in dieses Otzel verwandelt. Mhm, Jack seinen Kumpel. Dexter war nicht immer dieser kleine Ocelot oder was er auch immer da dort und ist. Und mehr weiß ich. Ich weiß jetzt auch gar keine speziellen Levels mehr oder so. Ich kann mich sehr grob daran erinnern, weil ich habe es damals zum Launch komplett durchgespielt und ich bin auch nicht mehr ganz so warm geworden mit Jack 2 und Jack 3. Nee. Jack und Dexter 2 hatte ja auch noch mit GTA-Elemente dazu. Ja, 3 genau, hatte da die wieder rausgenommen. Und das ist auch wieder so ein herrliches Beispiel an, komm, lass uns mal ein Element reinwerfen, was populär ist, aber uns nicht weiter Gedanken drüber machen. Es war halt eine Stadt, in der du nichts machen konntest. Es war absolute Schikane. Genau. Und du musstest halt zu Auftraggebern fliegen, fahren, laufen, wie auch immer. Und da hast du dir dann deinen Job abgeholt. Mehr gab es da nicht. Also völlig überflüssig. Es war einfach nur Rumlauferei. Genau, fand ich ein bisschen enttäuschend einfach, weil der Rest des Spieles ohne war diese GTA-Sequenzen, der wäre eigentlich auch ganz cool gewesen. Also es hatte auch speziell, was Jack and Dexter 1 angeht, auch wirklich dann teilweise anspruchsvolle Jump'n'Run-Passagen. Ja. Ich würde das Sprungverhalten dort nicht als perfekt bezeichnen. Also du musstest dich schon dran gewöhnen, wie Jack und Dexter da springen oder Jack speziell springt. Weil der hatte, kriege ich das falsch zusammen, hatte so eine leichte Verzögerung gehabt durch die Animation. Es kam mir immer so vor, er springt nicht so direkt. Ganz wenig, ja. Aber ich fand trotzdem, dass es schön nachvollziehbar ist, wie man... Es ist nachvollziehbar. Ich habe, wie gesagt, also Jack and Dexter 1 habe ich komplett durchgespielt. Ich habe sogar eben alles eingesammelt, dass du das versteckte Ende sehen kannst, wo irgendwie so ein Cliffhanger dann hingebaut wurde. Aber ich habe die Geschichte danach nicht mehr wirklich verfolgt. Geschichte ist auch irrelevant, finde ich. Und es ist ein schönes Spiel gewesen. Vor allem, es war ja der inoffizielle Nachfolger für Crash Bandicoot. Das ist ja Naughty Dog, die Crash Bandicoot auf der PlayStation 1 erfunden haben. Das war deren neues Brett. Ne? Das war, wo du auch einer der Sony-internen Titel. Ja. Normalerweise Sony war ja nie wirklich der Spielehersteller, der mit die besten Titel auf der eigenen Konsole macht. Anders als Sega oder Nintendo, die dann eben wirklich immer der Konsolenhersteller macht auch die besten Titel. Das war ein Sony-Titel von dem Hardware-Besitzer, der auch wirklich geil gewesen ist. Ja. Jack and Dexter 1. Was war denn der dritte nochmal? Der dritte, da war, also da ist das GTA-Zeug weggeflogen. Es war ein bisschen, ich glaube, man würde grungiger dazu sagen. Ach stimmt, ja? Da gab es ja den Dark Jack. Genau. Der konnte sich verwandeln in so einen weiß-schwarzen Typen. Prince of Persia, Warrior Within. Ja. Jetzt sind wir alle ein bisschen cooler, ein bisschen edgier. Machen wir uns also mal ein bisschen tougher hier so. Ja, was ein unharmonischer Anspruch. So einfach, es ist eigentlich ein Hüpfspiel, aber jetzt wollen wir mal die coolen Leute abholen und machen da böse Bilder. Du weißt, der 50-Jährige fühlt sich dann einfach wesentlich geiler, wenn der Spielecharakter dann einfach mal grüne Strähne im Haar hat und gern Metal-Musik hört. Was Simon kurz erwähnt hat, wenn er gleich wieder hier ist, wird er, glaube ich, da auch mit einsteigen wollen. Parallel zu Jack and Dexter, die quasi ja Naughty Dog, die früher Crash Bandicoot gemacht haben, Insomniac, die früher Spyro the Dragon gemacht haben auf der PlayStation 1, haben auch ihre eigene große Serie aufgezogen. Das waren Ratchet und Clank. Wo du ja auch wieder dieses, was mitbegründet hat, du hast immer dann Paare gehabt, ne? Jack und Dexter, Ratchet und Clank, ne? Die waren für mich beide immer recht miteinander nah dran verbunden. Die kannten sich ja auch gegenseitig, die beiden Studiogründer. Von Naughty Dog war es der Jason Rubin und von Insomniac Games der Ted Price, glaube ich. Und das sind irgendwie so Buddies gewesen. Die haben halt beide ihre eigene dicke Jump'n'Run-Spiele-Firma aufgezogen, kannst du sagen. Dann haben sich haben beide eigentlich auch sehr viel Erfolg damit gehabt. Verglichen mit Jack und Dexter war Ratchet und Clank ein bisschen shooterlastiger, fand ich. Ja, also du konntest mit Ratchet, was ja so eine Art, ich weiß es nicht, Wombat, nee, irgendein komisches Getier, das herumlaufen kann, plus Clank, der kleine Roboter, durch den Weltraum geflogen und du hast so drei Third-Person-Shooter-Passagen irgendwie gehabt, teilweise mitgehüpft zwischendurch. Also es war actionlastiger als Jack und Dexter. Ich bin damit nicht so warm geworden wie mit Jack und Dexter selber. Mit Ratchet und Clank meinst du? Ja, mit Ratchet bin ich nicht so warm geworden. Ich auch nicht. Bei mir lag das hauptsächlich an den Charakteren. Ich meine, technisch war das Spiel ja super und so. Aber ich mochte halt diesen neunmal klugen. Nicht Ratchet? Doch, Ratchet. Ich wechsle die Namen. War mir unsympathisch. Clank fand ich ganz lustig, den kleinen Roboter, aber. Das war für mich der Grund, warum ich das nie so gern gezockt habe und so. Ja, die Sache ist, dass Ratchet und Clank, das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Also Naughty Dog macht ja mittlerweile nur Uncharted, fast nur. Ja? Ja. Also Uncharted 1 und 2 sind die Titel, die sie gemacht haben. Die haben aber leider eben Jack and Dexter aus dem Auge verloren. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es ein neues für die PS3 mal geben würde. Verglichen mit Ratchet und Clank, wo ja wirklich mittlerweile schon 2 oder 3 PS3-Titel gibt. Und ja, du hast 7, 8 Titel insgesamt mit PSP und nochmal, was du alles mit dazu nimmst. Ja. Krasses Zeug. Es sieht auch super aus auf der PS3. Ich habe auch noch ein Ratchet & Clank mir geholt. Going Commando oder ich weiß nicht, welches das ist. Da habe ich nämlich überhaupt keinen Überblick über die ganzen Teile. Ich auch nicht. Du meinst, für die PS2 gab es auch schon 3 Teile? Für die PS2 gab es auch schon 3 Teile und eben für PS2 zwischendurch. Du hast auch das dazu gehabt. Der Unterschied, glaube ich, das, was du erwähnt hast, eben, dass das Ratchet dir auf die Nieren ging. Jack und Dexter, es hat ja nur Dexter gequatscht, der Sidekick. Ja, genau. Und Jack war eben der Stumme, der Straight Man, der dann immer alles über sich ergehen lassen muss und macht eben, er rettet die Prinzessin und die Welt, aber labert dann eben nicht drum rum und lässt die ganzen Gags dann für Dexter übrig, der dann herumwuselt. Du hattest bei Ratchet und Clank eben 2, die herumlabern, ne? Oder hat der Roboter gelabert? Oder ich weiß ja, gar nicht auch. Mehr. Ein also, bisschen, ne? Der war auch lustig, da kann man jetzt nichts sagen. Ich erinnere mich ja noch an ein paar gute Sprüche von dem. Ja, eine weitere Serie zusätzlich zu Ratchet und Clank, die auch von Sony selber intern kam. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Hersteller das war. Sly Cooper, falls du das mal gespielt hast. wo du nicht nur Jump'n'Run-Elemente hattest, sondern auch Stealth-Elemente mit verbunden waren. Und das mit einer echt hübschen Cel-Shaded-Grafik und lustigen Dialogen und so weiter. Davon gibt es auch 3 Spiele auf der PS2. Ja. Das sind die 3 großen Jump'n'Run-Trilogien auf der PS2. Jack and Dexter, Ratchet und Clank und Sly Cooper. Sly Cooper leider ein bisschen untergegangen damals, weil es sich wirklich nicht besonders gut verkauft hat. Es kommt ja jetzt nochmal für die PS3 als 3D-Variante raus. Mhm. Also ähnlich wie die Remakes von Ico und Shadow of the Colossus, die ja bald als PS3-Remake mit 3D-Funktion kommen, gibt es auch die Sly Cooper-Spiele mit 3D-Funktion für die PS3 bald. Ich glaube, da werden es einige dann nachholen können. Ich bin ein bisschen leidenschaftslos. So. Wie Eddie im Mario-Podcast gesagt hat, bin ich jetzt auch nicht so der Jump'n'Run-Fan. Und deswegen habe ich da auch nicht alles mitgenommen, so, sondern nur das, was mich interessiert hat. Es gäbe auch wirklich eine ganze Tonne an anderen Zeug, sowas wie Haven, Call of the King und wie die da alle heißen, die echt strange gewesen sind für die PS2. Aber die wie hieß nochmal das mit dem... Es war so ein Tiger. Nicht Kia, sondern... Mark of Cree. Mark of Cree, genau. Das soll doch gut gewesen sein. Ja, da warten wir aber, bis Simon wieder da ist, weil er hat mich vorhin gesagt, ich will unbedingt über Mark of Cree sprechen. Ah, okay. Also das war auch ein Spiel, das hätte mich dann wieder gereizt. Aber wie war denn das? Es war auch... Boah, ich weiß, es kam hier nicht raus, oder? Es kam nur in den USA raus. Es ist, glaube ich, sogar von den God of War-Machern mitentwickelt gewesen. Ja, wahrscheinlich sogar sowas. Irgendwie sowas in der Form. Lass uns das mal zurückbehalten, bis Simon da ist. Mein persönliches Lieblings-Jump'n'Run auf der PS2, die Fortsetzung zu meinem wohl Lieblings-Jump'n'Run auf der PS1, Klonoa 2. Hast du Klonoa mal gespielt? Hast du damit was? Auf dem Wunderswahn habe ich mal einen Teil gespielt, ja. Aber nicht auf der PS2. Also der PlayStation 1-Teil, der wurde ja nochmal remaked für die Wii letztes Jahr. Auch sehr, sehr gut remaked und sollte man sich unbedingt holen. War ja eins dieser 2,5D-Jump-Runs. Bedeutet, du bist wieder auf einen 2D-Jump-Run gehopst und hattest 3D-Grafik, die sich drumherum gedreht hat. War ein tolles Konzept, hat im ersten Teil sehr, sehr super funktioniert und im zweiten wurde es nochmal draufgelegt. Es ist für mich so, dass es ist eigentlich das Super Mario unter den Jump-Runs auf der PS2. Ja, aber das hat doch auch viel mit Rätseln zu tun. Oder kleine Rätseln. Du hast viel Story, die dort eingebaut ist. Du hast eine Oberwelt, wo du herumläufst und Cutscenes, die du wahlweise in Fantasy-Sprache dir anhören kannst oder ich glaube sogar richtig vertont drunter, was du auswählen konntest. Alles sehr sympathisch, sehr charmant gemacht und innerhalb der Level hattest du mehr Jump'n'Run-Rätsel, ne? Dass du verschiedene Abzweigungen hast und du kannst irgendwas nehmen, du kannst Sachen einsammeln, das ist verstecktes Zeug, das sind versteckte Welten, wo du hin kannst und Abschnitte, ähnlich wie bei den Sonic-Spielen, Snowboard-Abschnitte und andere Geschichten, die du anstellen kannst. Klonoa 2 ist wirklich vom spielerischen und vom grafischen her das meiner Meinung nach beste Jump'n'Run auf der PS2 und das kann ich auch heutzutage jedem noch empfehlen, wenn die noch ein Exemplar finden können, weil es mittlerweile relativ selten sind. Bin auch relativ froh, dass ich meins dann vor Jahren mal bei eBay dann ersteigern konnte und dann mir geben konnte. Ist echt ein super Spiel. Klonoa 2 habe ich gerade kurz erwähnt, war wahrscheinlich die ganze Zeit. Dieses bunte, der hatte so weiße Handschuhe an, das war genau. Nee, die Ohren. Ja, hatte die Ohren. Handohrkatze. Genau, die Handohrkatze. Okay. Na gut. Nee, mir fällt auf, ich habe keines, mir tut's leid, aber keines dieser Jump'n'Runs gespielt. Mark of Cree hast du gespielt, oder was? Oh ja, aber da wollen wir auf dich warten. Alter, ist das gut. Scheiß auf God of War, das hat alles bei Mark of Cree geklaut. God of War ist schon geil, klar. Aber Mark of Cree ist God of War mit Comic-Grafik noch brutaler und auch lustig. Also wirklich alles, was du dir denkst, das wäre mal geil. Und es ist so wie hier Gorgos of Barbaria auf YouTube. Ungefähr so ist es, aber halt voll lustig. Aber also du so, spielst was für ein Ding? Das ist schon du bist halt, gewesen, nein, du oder? Bist halt, nein, nein, du bist so ein krasser, überproportioniert, muskulöser Schwarzenegger Conan-Verschnitt. Ach so. Der halt so erst trainiert und dann wird sein Dorf überfallen und dann sinnst du auf Rache. Aber das hatte schon damals dieses geile Kampfsystem, dass du hattest quasi 3 Gegner um dich rum. Ja. Und über jedem Gegner war dann eine Taste. Also wenn einer über dir war, war es Dreieck, weißt du, wer rechts von dir war, war es Kreis und so. So hast du quasi schon dir aussuchen können, wen du zuerst angreifen willst. Ja, wenn du Kreis, Dreieck, Kasten gemacht hast, dann hat er die 3 in der Reihenfolge angegriffen. Und das hat voll gut funktioniert. Und später konntest du die halt auch, also es gab auch Stealth-Abschnitte, wo du die wirklich also das ist der Grund, warum es nie rauskam, wo du die auf echt heftige Art und Weise erledigt hast. Aber es hatte immer so einen lustigen Ton. Das war immer so, weißt du, so völlig übertrieben tump. Aber ganz im Ernst, super, super Spiel. Hat mir so viel Spaß gemacht. Ja, war ich völlig geflasht damals, wie geil das ist. Es ist komplett an mir vorbeigegangen, eben persönlich zum Spielen, weil es auch eins der war, wenn ich importiert habe, habe ich Rollenspiele importiert. Und da war mein Fokus dort gewesen, dass ich auf solche Importtitel leider nicht wirklich Maniac das... Maniac Forum muss ich mal wieder danken. Ohne das Maniac Forum hätte ich da Mark of Creed zum Beispiel nie... Dings, ich habe ja sogar God of War, das ist ja voll peinlich. Ich habe God of War erst ein Jahr, nachdem es rauskam, überhaupt mir runtergeladen, wollte ich schon sagen. Nee, wirklich definitiv nicht. Mir gekauft, wirklich, bin ja dann auch ein Käufer. Und ist so schlecht, das glaubt einem jetzt keiner mehr, gell? Nein, aber wirklich. Und erst gekauft, weil die da alle so geschwärmt haben davon, dass ich mir, okay, jetzt guckst du dir das verdammte God of War endlich mal an. Lass uns das für dann aufbewahren. Ja, ich wollte so kurz, Entschuldigung. Nee, aber du hast recht. Der Trend ist schuld. Da finde ich es ja auch echt schön, dass man so eine Gemeinschaft dann im Internet, wie es bei uns dann eben das Maniac Forum ist, wo du einfach dann Leute hast, die dann ähnlich denken nicht und auch hier sagen. Solche... Nicht zu oft sagen, sonst kommen die da alle rein, die ganzen Kiddies. Das findet man ja eh nicht mehr, es ist eh nicht mehr verlinkt. Ja, stimmt, wir sind alle im neuen Maniac Forum. Ja, genau. V-Bulletin Forever, 3 Frames dem Tode. Genau. Nee, aber The Mark of Three ist ein Titel, der an mir vorbeigegangen ist. Ich habe vorhin spekuliert, dass es, also ich hatte irgendwas im Kopf noch, dass die God of War Entwickler da waren. Die God of War Entwickler waren es nicht. Ich habe gerade kurz nachgeschickt, das sind Leute, die normalerweise Sportspiele nur gemacht haben, die das entwickelt haben. Okay. MLB und also hauptsächlich und NBA Spiele für Sony gemacht haben und The Mark of Three plus den Nachfolger Rise of the Kazai. Den habe ich leider nicht gespielt. Wollte ich immer haben. Rise of the Kazai, K-A-S-A-I war der Nachfolger. Aber das kam auch raus? Das kam ein paar Jahre später raus. Also davon habe ich schon nie was gehört. Nee, da ich auch nicht. Die scheinen echt keine gute PR zu haben. So. Haben die irgendwie nicht. Ich denke mal, das wäre auch eine Serie gewesen, die sich dann auch festgezeckt hätte, wenn God of War nicht gewesen wäre. Ne? Dann von wahrscheinlich Sony intern. Schon, ja. Es war wahrscheinlich einfach nicht, es war halt cartoonig, dadurch nicht so, weiß ich nicht, wie God of War und auch nicht so ganz realistisch. Und vielleicht das Thema war zu abgedroschen, so dieses typische Stammes-Conan-mäßige gegen griechische Sagen mit einem Kratos, der schon hart aussieht und sich direkt am Anfang umbringt, geil. Also jetzt mal wirklich, das hat mich ja damals auch überzeugt, dass God of War einfach mal der Hammer ist. So. Einfach die Art, wie die Story aufgezogen ist. Ja, Mark of Cree ist da älter und klassischer. Da ist Mark of Cree, aber was, ja. Hat Spaß gemacht, es wurde gegen Ende so schwer und dieses Cartoonige, das ist wie Wind Waker, du kannst es halt auch heute noch spielen. Ja. Man kann Mark of Three bezeichnen, ähnlich wie wir das bei den Open-World-Spielen gehabt haben mit The Warriors. Das ist einer der Geheimtipps, die man mitnehmen kann. Definitiv ein Geheimtipp, der langsam aber auch immer gammeliger wird. Man sollte Warriors und das auch echt mal jetzt anfangen. Ja, es wird mal Zeit. Wer in 5 Jahren das anfängt und sagt, ey, die haben es doch empfohlen. Ja. Wir garantieren für nichts. Nee, einfach jetzt schnell herunter. Ich meine natürlich kaufen. Ja. Vielleicht gibt es die ja bald, wenn Sony dann ihren Download-Service auf der PS3 dann macht, wenn es dann auch endlich im Store PlayStation 2 Spiele gibt für den 10er. Ich glaube, das würde ein Kandidat sein, weil es auch von Sony beide selbst eben Titel ist. Beide Titel wären aber auch ein Kandidat für eine ganz andere Liste und deswegen werden die da wahrscheinlich nicht auftauchen. Ja. Ach, ich kann aus dem US-Store bestellen, das ist okay. Das soll reichen. Guck, der Gunnar Gregor hier, illegal unterwegs. Nein, ich das darf man nicht. Ich habe Kreditkarten. Okay. Das ist ja bevor wir toll, auch auf meiner Kreditkarte ist das beste Zeichen, was man eigentlich haben will. Und zwar durfte man sich ein Hintergrundbild überlegen. Und ich habe mir überlegt, so komm, Kreditkarte, das muss schon was Seriöses sein. Habe ich 3 Affen im Baum, wo du so, wenn du damit bezahlst, die Leute gleich wissen, wie sie dich einordnen. Na, den kann ich verarschen. Okay, ja, ich zieh mal noch mal ein paar 100 Euro extra ab. Genau, so wird's wahrscheinlich merkt er sowieso nicht. Einfach für diese Beleidigung, meine Augäpfel. Bevor wir von den Jump'n'Runs weggehen, eine Sache würde ich gerne noch reinschmeißen. Etwas, was auch leider ein bisschen untergegangen ist, waren die Golds & Ghosts Spiele für die PS2 Maximo. Die 3D-Varianten der Ghosts and Goblins Serie. Hast du das denn gespielt? Ich hab den ersten Teil gespielt und den zweiten ein bisschen. es waren doch recht, was man relativ wenig hatte, recht akkurate Repräsentationen, wie sich das Spielgefühl der klassischen Spiele dann in 3D angefühlt hat. Das haben die recht gut hinbekommen. Plus Action-Adventure-Elemente dazu gepackt. Die Grafik war sehr flüssig mit 60 Frames. Es war hackeschwer, klar. Ne? Die Ghosts and Ghosts-Teile sind hackeschwer. Aber leider eben eine Serie, die zu Unrecht ein bisschen untergegangen ist und nach dem zweiten Teil auch nicht mehr so viel verdient hat oder so viel Exemplare abgesetzt hat, dass sich dann nochmal eine Fortsetzung gelohnt hätte für Capcom. Finde ich sehr, sehr schade. Kann man sich ja, heute auch schade noch mal, eigentlich, ja, ey, aber der 3D-Zug hat viele halt überfahren auch. Ja, und viele Sachen haben nicht mehr so gut funktioniert. Contra. Contra, Castlevania. Hm. Hast du eben gesehen, wie lange es bei Castlevania gedauert hat, bis die mal wieder jetzt ein Spiel rausbringen, was taugt halbwegs in 3D. Bei Maximo oder bei Ghosts and Ghosts gab es das ja leider immer noch. Die sind ja wieder zu 2D zurückgekehrt danach mit der PSP. Kann ich heutzutage aber auch noch jedem empfehlen, wenn er das für einen 5er oder für einen 10er irgendwo mitnehmen kann und das noch abspielen kann. Maximo und der Nachfolger, wie ist er nochmal, Ghost to Glory, müssen wir nochmal angucken, wie das heißt. Ist auch ein bisschen komisch, dass es so eine Phase gab, wo 2D so verpönt war, dass keiner mehr damit arbeiten wollte und es eigentlich nur so ein paar Jahre und jetzt ist es wieder so völlig okay, 2D zu machen. Ja. Komische Sachen, oder? Speziell durch die Handheld-Geschichten glaube ich einfach, dass es legitimer ist, dass du dort mehr 2D machst oder die Downloadable-Sachen, dann sagen die Spieleentwickler, ach, das können die Leute verstehen, da ist es eben günstiger. Es gab lange Zeit ja von Sony sogar speziell in den USA ein Verbot für 2D-Sachen. Das hat mich ultra extrem gewohnt als japanischen Rollenspielfan, dass dort Sony Umsetzungen von Titeln einfach verboten hat, weil es 2D-Titel sind. Ja? Die haben dann gesagt, okay, wir wollen kein Growlancer, was eine Strategieserie ist. Bringt ihr hier nicht raus, weil es ist 2D. Nee, wollen wir nicht. Na, und da die Frage, ja, oder, ob man Grandia oder Soul Hackers übersetzen soll. Liegt es auch ein bisschen halt, oder hatten wir nicht in dem Mario-Podcast drüber gelabert, dass es daran vielleicht liegt durch die Wii, weißt du? Dass da viele simple Spielkonzepte wieder aufgelegt wurden, weil vielleicht auch viele Leute, die neue Kundschaft der Wii bilden, sind vielleicht Leute, die Mario damals als Kinder mitbekommen haben. Weißt du, Leute wie wir sind 30, aber würden wir jetzt nicht zocken, dann wäre die Wii vielleicht auch eher an uns gerichtet. So, ach, ist ja hier Videospiele, das könnte ich mir jetzt wieder mal kaufen und so. Und dann werden da halt wieder 2D-Sachen angeboten, die man vielleicht aus Kindheitstagen noch kennt und mit denen man irgendwie, man sich auskennt, was jetzt nicht so ein 2D assoziiere ich heutzutage aber ein bisschen mehr mit der Spielebene als mit der Grafik selber. Ja, also, gut, genau, aber es ist einfach auch einfacher verständlich. Vielleicht liegt es daran, dass es das alles wieder ein bisschen populärer ist und die ganzen Nerds freuen sich drüber, dass ist ein bisschen merkwürdig, was du als heute als Nerd so als Casual-Zeug bezeichnest. Das waren ja damals die Hardcore-Games. So, Pac-Man ist ja nicht Casual. Ne? Also gab's das halt echt noch nicht Casual. Ja, da waren es einfach nur Spiele. Ich fand ja Dick Duck immer viel besser als Pac-Man. Das habe ich gegner aufgeblasen. Habe ich einen Kollegen, der hat das jeden Tag auf einem Emulator gespielt. Weißt du, über die Musik, die ertönt ja nur, wenn du läufst. Wie geht denn die nochmal? Ich weiß es nicht. Irgendwie so. Gut, das zu in Richtung Jump'n'Runs. Es gab viele kleine Sachen, aber es hat sich auf diese drei großen Serien beschränkt. Jack and Dexter, Sly Cooper und Ratchet & Clank. Bitte? Ich hätte noch eins, wo ich nicht genau weiß, ob das woanders steht. Ich glaube, ich habe es nicht gesehen. Ja? Das passt ganz gut hier rein. Apes Odyssey und Apes Exodus und Apes irgendwas. Die waren doch PS2 oder war das PS1? Das waren PlayStation 1. Ja. Und es wurde dann ja auf der Xbox. Kam nie was für PS2? Xbox 1 kam dann. Xbox 1 hatte Munch Odyssey und Stranger's Wrath später. Das war alles noch PS1. Okay, dann habt ihr recht. Ich dachte nur gerade. Ja. Wenn es PS2-Titel gibt, die sind leider schon so alt. Die gibt es auch im PlayStation Store für 5€ zum Download, die PlayStation 1-Version. Also sollte man sich auch auf jeden Fall geben. Wäre, wenn die jetzt auf PS2 gewesen wären, eine absolute Kaufempfehlung. Als Leute, die alten Prince of Persia oder Flashback oder sowas gemacht haben, das sind super 2D-Action-Adventure-Jump'n'Runs und richtig lustig. Ja, aber gut, da habe ich mich dann geirrt. Es gab ja dann, also sind die direkt von der PS1 dann auf die Xbox gekommen? Genau. Da gab es ja dann noch Stranger's Wrath. Stranger's Wrath kam ein paar Jahre später. Es gab eben Munch Odyssey direkt am Anfang für die Xbox 1. Ja, klar, mit dem Rollstuhl. Mit dem Rollstuhl, was auch. Das fand ich immer ganz lustig an den Apes-Geschichten, eben, dass die alle so diesen doch manchmal schärferen Humor gehabt haben. Ja, vor allen Dingen, die haben sich wirklich was dabei gedacht. Wir waren ja irgendwann mal, das war auch mit Giga, glaube ich, aber da waren auch Leute von anderen Magazinen natürlich da, bei den Jungs von den Oddworld. Bei Lorne Lanning. Lorne Lanning, und der hat, ist wirklich kein Scheiß. Ich glaube echt, die haben sich da echt was dabei gedacht, bei jedem Spiel, weil sie wirklich was vermitteln wollten. Also so fast wie Lehrer wirkten die da, weil die haben erstmal 3 Stunden lang darüber geredet, wie die Menschen die Umwelt kaputt machen und was wir mit Massentierhaltung anrichten. Und also da ging es null ums Spiel, 3 Stunden lang, ja. Du denkst, ich will jetzt. Du denkst, ja, aber du denkst so, okay, wow, ihr versucht, ihr lebt das wirklich so, das ist nicht nur ein Klischee-Image für euch, so, ja. Und das fand ich cool. Also so, hör mir auf. Wir haben die ganzen Redakteure tot geredet. Keiner wusste mehr, was man sagen soll. Stell dir vor, alle so Leute, die denken, oh geil, das ist nur ein Outlet-Spiel. Und dann kriegst du das mit einem Vortrag. Ja. Fand ich aber schon, im Nachhinein finde ich es cool. Ja, schon. Es wird übrigens von Stranger's Wrath eine HD-Neuauflage geben, wer es noch nicht mitbekommen hat. Als downloadable Game für PS3 und Xbox. Fand ich okay, fand ich aber nie so richtig. Ja, ich glaube, so ich bin da auch nie richtig reingekommen. Einer der letzten Xbox-Titel, die, glaube ich, Xbox 1-Titel, die damals noch gekommen sind. Ja. Ähnlich wie Beyond Good and Evil jetzt eben auch als HD-Version. Da werden wir drauf noch zu sprechen kommen. Das ist, die haben es halt mit dem Stil versaut. Aber jetzt, sonst wäre das... Ja. Okay, gehen wir gleich auf Beyond Good and Evil. Ich raff das nämlich nicht, warum das so geil ist. Weil das, du raffst es nicht, es ist geil, Mann. Das hat alles. Also ja. Ich hab, irgendwann ist man doch in einem Vulkan und fliegt zum Mond und da habe ich aufgehört, weil ich... Alter, nimm mal deinen Satz. Man ist in einem Vulkan und fliegt zum Mond. Das reicht für ein geiles Spiel fast schon, ja. Nee. Ich verstehe einfach nicht, was der... Erklär's mir mal einer. Wenn's soweit ist. Ja? Okay, von mir. Sonst verdünnen wir uns hier. Wir haben schon mit 3-4 Spielen angefangen. Das in Richtung Jump'n'Runs, ein weiteres Genre, was nicht die Stärke der PS2 meiner Meinung nach wirklich gewesen ist, weil das war eher, wenn du auf Konsole gegangen bist, wirklich ein Xbox 1-Ding, speziell wegen Halo, sind Ego-Shooter. Mhm. Ich habe eine Handvoll Ego-Shooter auf der PS2 schon gespielt. Mein persönlicher Favorit war damals TimeSplitters 2 gewesen. Bäh. Oh ja. Was? Machst du nicht dran? Nee. Ne? TimeSplitters 2 war super. Habt ihr das nicht immer Multiplayer gespielt? TimeSplitters 2 haben wir uns damals für die Xbox 1 gekauft, weil wir einen neuen Shooter haben wollten, nachdem uns Halo im LAN so gut gefallen hat, weißt du? Wir haben es ja auch bei dir immer viel gespielt und so. Ey, lass uns mal einen neuen Shooter kaufen, was ist denn da gerade draußen? Dann war es TimeSplitters 2, halt für die Xbox, jetzt in dem Fall nicht für die PS2. Mhm. Ich fand das voll schlimm, ey. Echt? Also aber das war ich kann auch mit allen Teilen davon nichts anfangen. Der dritte soll ja auch ziemlich geil sein, aber das ist auch gut. Komm mir ab mit dem Quatsch. Also der erste war ganz schlimm. An beim ersten habe ich eigentlich gedacht, das wird ein super Vollflop und das verkauft sich nicht. Es war einfach, die Grafik war tot, die Landschaft wurde rumgelaufen bis die Levels, das waren einfach nur so graue Fabrikhallen. Dann, die Story war ja auch nichts irgendwie, was heraussticht, ein paar Idioten reisen durch die Zeit. Gut, also du, und wie die Leute überhaupt aussahen, ey, der komische Dirty Harry und... Das hatte so einen ganz komischen Stil. Also ganz beschissener Scheiß, meiner Meinung nach. Also echt, das tut gerade weh, Trant, weil, also einer der großen Appeals, was bei TimeSplitters oder TimeSplitters 2 speziell gewesen ist, ist eben, dass die Leute hinter Perfect Dark und dem indizierten Bond-Shooter fürs N64 dahinter saßen, was in dem Spiel auch deutlich angemerkt. Ja, wahrscheinlich sind nur die schlechten Leute von dahin gegangen. Jetzt muss ich's piepen. Ach so. Ja, super. Entschuldigung, ich hab's gar nicht gemerkt. Nein. Findest du wirklich? Also ich dachte es, ich hatte immer das Gefühl, das fühlt sich wirklich echt gut wie Perfect Dark und das andere an. Speziell im Singleplayer habe ich es auch gern gezockt. Und im Multiplayer hattest du eben sehr, sehr bunte Missionen mit teilweise, da gab es auch so eine Zombie-Variante, wo du irgendwie dann Untote dann abwehren musstest und so weiter und so fort. Der hatte echt viele kreative Multiplayer-Varianten, die man spielen konnte, im Vierer-Split. Ja, also es war auch, glaube ich, ein Spiel, was eher auf den Multiplayer ausgerichtet war. Mhm. Ich habe immer auch nur gehört, ey, das macht voll Bock. Kumpels vom Trant haben das alle auch immer gespielt. Ich selbst kam dann immer an mit meiner Xbox und Halo und meinte, komm, lass uns nochmal Halo spielen. Und dann wollte keiner mehr. Du Nerd, du Nerd. Es war irgendwann vorbei, auch weil ich viel zu gut geworden bin. Wobei ich muss sagen, also ich meine, es war ja optisch ein bisschen spartanisch, sodass es schön flüssig lief und deswegen konntest du das ja auch im Splitscreen spielen. Das war auf jeden Fall ein Vorteil. Und es spielte sich ja auch so ein bisschen wie Gadgetto Ego-Shooter. Was jetzt wieder geremaken wird. Von daher kann ich schon verstehen, dass es wohl irgendeinen Reiz hat. Aber mir hat es damals schon gestunken, dass man nicht springen konnte. Okay, das ist jetzt, mag jetzt irgendwie Kleinkarriert sein. Ja, weil es gibt viele Ego-Shooter, wo man nicht springen kann und da ist es vielleicht aktuell normal. Aktuell in Medal of Honor zum Beispiel, kannst du auch nicht richtig springen. Ich fand es aber total blöd zu dem Zeitpunkt, weil eben Halo für mich das Maß aller Dinge war. Und das war ein ganz anderes Niveau. Das war für mich jetzt Konsolenshooter und das da war alter Scheiß. Ja, und das kam mir total vorsintflutlich vor. Nee, das ist das, was wir auch im Halo-Cast daneben besprochen haben, was den Effekt... Wir hatten einen Halo-Cast? Wir hatten 2 Halo-Casts. Ich weiß es. Wir haben wahrscheinlich gar nicht aufgehört, zwischendurch zu reden. Und wir nehmen nur zwischendurch irgendwann wieder was auf und wir wissen nicht, ob es ein Cast ist oder nicht. Speziell, was wir im Halo-Cast selber besprochen haben, das Golden... verdammt. Golden, kannst du sagen. Golden Halo, was Halo für einen Effekt gehabt hat, das hat eben mitbegründet, wie Konsole und Ego-Shooter aussehen soll. Timesplitters wäre so ein Ding gewesen, was, obwohl ich das sehr gut fand, obwohl ich meinen Spaß damit hatte, hätte es nie den Effekt gehabt, den Halo auf das Genre gehabt hat, dass es quasi die Ego-Shooter zu Konsolen dann hingezogen hat. Und deshalb meine ich ja auch, das ist eher die Stärke der Xbox 1 gewesen, weil dort hat sich dann Ego-Shooter-mäßig alles stattgefunden. Du hattest eben nette und spaßige Titel wie Timesplitters hier gehabt und viele Sachen, die auf der PS2 sonst ablaufen, waren mehr so Ports. Also sowas, es gibt die etlichen Medal of Honors und Call of Duties und Brothers in Arms Spiele, die du auch eher auf der Xbox oder auf dem PC gespielt hast. Ja, also die PS2-Version davon, also gerade die Medal of Honor und so, die kann man auch echt knicken eigentlich, weil also das ist nicht mehr schön heute. Das kannst du auch heute nicht mehr spielen. Das ist ja auch von der Architektur von allem einfach nicht mehr zeitgemäß. Ja, das ist das. Ich fand immer, Ego-Shooter sind eben, obwohl das Spielerische natürlich sehr viel zählt, sind eben eins der Genres, was sehr, sehr grafikabhängig ist. Ja, definitiv. Und PS2-Shooter altern leider nicht gut. Ne? Lustig, eigentlich nicht lustig, aber fällt mir gerade ein, zwei Sachen. Weil, also ich habe ja gerade erst den Beitrag für die Sendung gemacht, Medal of Honor, deswegen habe ich dann auch mehr die alten Originale, die wir ja eigentlich, die genauso heißen, die wir aber eigentlich nicht nennen dürfen, warum auch immer. Warum auch immer. Ja, und, oh nein, hä, das ist nicht mein Handy. Tran, mach doch mal dein Handy aus. Ja, echt dran. Entschuldigung. und das Tolle, also zwei Sachen, die mir aufhören, PlayStation 1, also die Medal of Honors kann ich mir heute noch angucken, weil die schon wieder so abstrakt hässlich sind. Versteht mich einer? Ja. Die sind so hässlich. Ich kann's nachvollziehen. Das ist richtig faszinierend. Genau, das ist faszinierend zu sehen, was damals unter Ego-Shooter verstanden wurde. Ja. Und trotzdem haben die Gegner ja, weißt du, man konnte ihnen den Helm vom Kopf schießen und sie haben Granaten zurückgeworfen. Übrigens in der Werbung, kennt doch einer die Werbung für Medal of Honor? Nee. Da waren so... Die haben so auf diese Spielfeatures sich konzentriert und es war so ein Typ, der auf Englisch was gesagt hat und dann auf Deutsch. Erst auf Deutsch, dann auf Englisch. So, hat quasi übersetzt für die Amis, ja. Und dann, Verzeihung, Sie haben Ihre Handgranate vergessen. Und dann kam die Szene, wie der Gegner die Handgranate... Und das spricht Christian Tramitz. Ich habe das gesehen und denke die ganze Zeit, Moment mal, ich kenne die Stimme. Und dieses Englische ist halt auch so typisch. Es gibt ja auch von hier, Shoot is Manitou, eine englische Fassung, wo die halt bayerisch-englisch reden, so ganz schlecht mit Akzent. Und das ist exakt, das ist Christian Tramitz, ich könnte es dir schwören. Der hat nicht nur diese Wrigley's-Werbung gemacht mit dem riesen Wrigley's unterm Arm. Das ist er auch. Was? Ja, das ist auch Christian Tramitz. Die aus den 80ern oder was? Exakt. Wo er über Zaun springt und so. Und sondern er hat auch diese Medal of Honor 1 Fernsehwerbung für Amerika gemacht, wo halt deutsche One-Liner drin sind. Ja, sehr, sehr Entschuldigung. Gut. Ich kam gerade von einem zum anderen, aber das musste kurz loswerden, weil ich fand das selbst beeindruckend. Und weil ich sagen wollte, die PS2 hatte nie so diesen Medal of Honor Shooter-Durchbruch. Da gab es jetzt nicht den Medal of Honor-Teil, weil der war immer auf anderen Konsolen besser. Ja, weißt du, aber 1 und 2 waren ja damals für die PlayStation 1. Für die PlayStation 1 war eben, da hattest du ja den Bonus noch Steven Spielberg und so weiter, der dort mitentwickelt hat. Und hast du von Game One, hast bei Game One gesehen. Ach ja, hab ich bei Game One gesehen, ja. Genau, dass da der Bonus dazu lag und auf der PS2 war es leider eben. Die wären auf der PS2 nie vorhanden gewesen, wenn es nicht eben die erfolgreichste Plattform gewesen wäre. Na, viele Leute, es muss auf der PS2 sein, damit ihr nochmal mehr Geld verdient. Es muss, genau, ums Geld zu verdienen. Ja, das ist, was ist heute die Konsole, die muss? Xbox, würde ich sagen, oder? Ja, nicht PS3. Ach nee, Entschuldigung. Ich weiß, wo ist nee, Wii. Shit, da hast du recht. Ja. Wii ist also da werden ja teilweise auch einfach alte Versionen genommen oder die PSP-Version genommen und nochmal umgesetzt, wenn es da noch eine gibt. Kannst ja alles unterjubeln den Wii-Leuten. Ja. Virtual Klo. Und du hast im seltensten Fall, wie mit dem Bond-Shooter-Remake, was jetzt eben kommt, dann mal einen exklusiven Shooter, der dafür gemacht wird. Was ich jetzt zu dem Thema noch sagen will, auf der PS2 habe ich die Shooter auch nie so gern gespielt, weil der Controller nicht dafür geeignet war. Ich mochte eigentlich den PS2-Controller für alles oder auch den 1er, weil das war so das Allrounding, war eigentlich für alles zu gebrauchen. Sei es jetzt Rennspiele, Beat'em-ups oder so, aber für Shooter waren die Sticks, ich weiß nicht, entweder zu lang oder zu schwammig oder auch dieser Widerstand war nicht gleichmäßig. Genau, genug. Und sie ich konnte. Ich konnte damit nicht gescheit zielen. Das ging mit dem Xbox-Pad, selbst mit dem ollen, fetten Xbox-Pad, ging das von Anfang an besser. Das ist auch eine Sache, endlich sagt's mal einer, ich traue mich nie, das zu sagen, aber ich spiele Shooter, gerade Shooter, wirklich lieber an der Xbox als an der PS3. Das ist, sorry, aber die Knubbel von dem Controller sind nicht so cool wie die von der Xbox für Shooter. Mag ja sein, bei 1000 anderen Spielen 1000-mal besser, aber da nicht. Das liegt auch daran, dass die von der PS3 sind nach oben rum abgerundet und bei der Xbox geht's nach unten. Aber der Daumen ist... Ist ja auch, genau. Ja, das ist doch klar, dass es nach unten sein muss, Leute. Ich will doch rein, dass der Daumen will ins Bett sich ein... Oh Gott, Nicole läuft hier gerade vorbei und weiß wahrscheinlich gar nicht, worüber wir reden. Der Daumen muss ins Bett, Nicole. Ja. Ja, PS2. Controller. Ja. Welcher Controller, welche Nippel sind besser? PS3 oder Xbox? PS2. Ja. Du meinst die Sticks. Nee, Nicole, weißt du, geh doch einfach jetzt wieder. Ja. Wir haben doch gerade gesagt, dass die Xbox Sticks okay, genau. Was eine Sache speziell in der Präzision dann immer angeht, auch dass die Position des Analogsticks bei der PS2 mit unten und verglichen mit der Dreamcast oder Xbox oder sowas, der dann oben, wo der Steuerkreuz ist. Das ist auch ein Schwachsinn. Also auch da würde ich jetzt sagen, gut, die haben es bei der PS3 das Design schon zum dritten Mal übernommen, von mir aus, kann ich mir nicht beschweren. Aber zumindest können, die Sticks hätte man mal von unten wegholen können, weil die sind von Anfang an vom N64-Pad wurden ja die Analogsticks übernommen und da haben sie einfach die Sticks unten dran geklebt. Ja, ja, und mittlerweile hätte man doch da mal eine bessere Position finden können, oder? Das passt noch nicht. Wahrscheinlich haben sie Angst, dass der Controller dann halt nicht mehr cool aussieht oder so. Wahrscheinlich, ja. Also ich denke auch, ich finde das auch besser, wenn man es anders... Ja, mein Gott, Verbesserungen müssen doch sein. So. Sogar das Xbox-Pad sieht jedes Mal anders aus. Und aber die haben wirklich schon viele Versionen gehabt. Auch einer der Gründe, so sehr ich den DualShock-Controller ansonsten mag, ne? Also ich würde auch nicht sagen, dass es der perfekte Controller ist. Es ist der, auf den sich eben die meisten geeinigt haben und es funktioniert ja auch für viele Sachen sehr gut. Ja, also speziell, ich meine, für Rollenspiele brauche ich sowas nicht. Ja. Lange Zeit. Das muss ich jetzt aber auch nochmal ansprechen. Ich fand den deswegen lange Zeit am besten eben, weil ich sag dir eben, dass der universell einsatzbar ist für jedes Genre. Zum Beispiel, damals gab es auch mehr 2D-Beatmaps oder von mir aus auch 3D-Beatmaps. Oh ja, da war das Steuerkreuz eigentlich gut brauchbar. Und wofür er auch gut war eben so Tony Hawk oder so. Ich weiß noch, dass man auf Dreamcast, Xbox oder so Tony Hawk ums Verrecken nicht spielen konnte. Das ging eigentlich nur mit dem PS2-Controller. Oh shit, da müssen wir auf jeden Fall später auch nochmal drüber reden. Eins der besten Spiele aller Zeiten eigentlich. Tony Hawk 2, oder? Zwei sowieso, aber es gab es nicht auf PS2. Aber welches war es denn dann? Doch, das war doch PS2. War es nicht PS2? Nein, Tony Hawk 2 war PlayStation. Tony Hawk 2 war das Beste. Ich habe es auf dem PC gespielt ohne Ende. PlayStation 1, Dreamcast und N64 gab es das. Plus eine Xbox-Version, die mit neuer Grafik gemacht wurde. Nie für PS2, leider. Komisch. Alle meine Erinnerungen sind quasi eine Generation zurück. Ey, die PS2 meine Lieblingskonsole wegen Apes Odyssey und Tony Hawk 2. Das Beste von allen. Nee, was die Shooter angeht eben, es war wirklich nicht die Konsole, die für Shooter geeignet ist. Es gab eine Handvoll Shooter, speziell von Sony nochmal propagiert, die dann nochmal versucht haben, dort speziell was ranzuholen. Also von Sony selber gab es ja Killzone und SOCOM. Ne, bin ich wirklich gar nicht warm geworden damit, die habe ich auch übersprungen. Ja, aber Killzone, also muss man sagen, beides Spiele, die eine unglaubliche Fangemeinde haben, bis heute wird ja auch, kommen ja neue Teile raus. Genau, so. Killzone auch eines, was die PS2 natürlich auch gemacht hat, war das Online-Gaming zuerst. Also die Xbox hatte das natürlich integriert, gleich durch den LAN. Bei der PS2 musst du natürlich Adapter kaufen. Und gab es da schon Headsets? Ja, ich glaube schon. Ja, also SOCOM. Also SOCOM ist eine der größten PS2-Shooter-Communities, glaube ich, gewesen, für was Online-Gaming angeht. Ja, aber ich habe das auch ein paar Mal gespielt, so, weil wir es ja natürlich auch mal vorstellen mussten, aber ich fand es immer ein bisschen, da gab es halt für den PC leider zu der Zeit schon weitaus bessere Sachen. Und das war immer so das, was mich abgeschreckt hat, muss ich sagen. Aber war sicher nicht schlecht. Aber von uns hat es jetzt keiner gespielt, gell? Nee, ich habe Killzone mal 2-3 Levels gespielt und habe gedacht, boah, nee, geht nicht. Nee, lass mal. Ich weiß auch nicht mehr genau, warum. Also das hat sich nicht geil gesteuert. Das war ziemlich, trotz dieser coolen Helgas mit den roten Augen, war das echt generisch so. Es war ein Shooter wie jeder andere. Ja. Ich meine, das ist ja das Ding so. Ich weiß noch, die ersten Screenshots damals waren fett. Die waren so wie Getaway. Ich habe die gesehen und dachte so, oh, wenn das so aussieht. Das wird super. Und ey, super. Und diese Augen. Und dann später habe ich erst gerafft, dass das halt von Animes im Grunde geklaut war, was ich aber auch nicht schlimm finde, weil... Ja, da hast du ja jetzt kein Monopol auf rote Augen. In Half-Life haben sie ja auch ähnliche Masken an. Ja. Genau, ja. Nee, absolut ja, da, im Grunde von Star Wars ist es auch alles geklaut. Also es ist so oder so geklaut. Naja. Ja, ja, zwei Shooter, die ich noch gerne erwähnen würde, wie die ich auch eher von der Xbox her kenne, aber beide da eigentlich ganz nett fand. 13, das erste. Ja, das genau, 13, das mit den Comic-Sachen. Plus eben Black von Criterion Studios. Oh, okay, das habe ich gespielt. Ja, also Black aber von... Das hat dir doch bestimmt gefallen, oder? Ja, auch nicht auf den ersten Blick, aber... Ich habe halt irgendwann schon den Witz von dem Spiel gerafft, dass es halt echt nur, ja, es ist Gunporn, so haben sie es verkauft, ja, und das war's dann auch. Das klang damals auch so schön edgy, ja. Weißt du, so, oh, unser Spiel ist ein Gunporn. Wir scheißen auf Story und so, hier geht's nur darum, dass die Waffen sich fett anfühlen. Und vor allem das Nachladen, also immer das, so ja, präsent ja. im Bild, dass du man nichts das, gesehen das, hat. Das Equilibrium unter den Shootern sozusagen, wie der Film, der ja, ist ja auch ja, nur ganz scheiße. Also ich ja, hatte schon stimmt. da Spaß mit, auch wenn es überhaupt nicht die Art von Shootern ist, die ich gern spiele, aber das war irgendwie schon ganz cool. Was ich halt ganz schlimm fand bei Black war, war das bei euch auch so, in gewisser Ferne sind die Schüsse nicht mehr im Ziel eingeschlagen. Die sind dann quasi verpufft. Das heißt, wenn du einen Gegner im Visier hattest, der halt dann doch zu weit weg war, konntest du ein ganzes Magazin, konntest du alle deine Munis drauf abfeuern und der ist nie gestorben, weil die Schüsse verpufft sind. Ist mir nie aufgefallen, aber das ist natürlich peinlich. Das ist ja. nicht ganz so gut durchdacht. Aber ne? sonst das war also es ist ungewöhnlich eben, weil der also Black hängt bei vielen eben noch im Gedächtnis drin als, oh, das war mal ein besonderes Ding, was damals gewesen ist. Und viele verlangen ja noch nach einer Nachfolger kommen. Das ist ja Criterion Studios, die normalerweise Burnout machen, ne? Oder jetzt das Need for Speed Hot Pursuit gemacht haben. Ja, es ist schwer da jetzt Parallelen zu finden, aber irgendwie fand ich das damals schon ein bisschen ähnlich. Also so, ja, so es hat so dieses, was Burnout halt auch hat, ich kann es schwer sagen. Doch, stimmt, ja, es war viel Krach, Bumm, ohne Rücksicht auf irgendwelche anderen Aspekte, sondern, genau. Konzentriert auf zwei, drei wesentliche Punkte und die aber gut umgesetzt. Genau. So, und alles schnell. Du hast noch Project Snowblind. Project Snowblinds. Ja, war okay, geil. Okay. Ein typischer Beweis eben dafür, Shooter auf der PS2, wenn es sein muss. Ja. Viele bei 13, nur um es nochmal zu erwähnen, sind ja enttäuscht, weil es natürlich ein Open End hatte. Ist ja war es bei den Comics auch so? Ich weiß es gar nicht von der Comicvorlage, ob es da auch ein Open End gab. Die französischen Dinger, gell? Habe ich nie gelesen. Also es ist halt eher so, dass, ja klar, du hast halt am Anfang Amnesie, am Ende erfährst du wahrscheinlich einiges, aber natürlich, nicht alles. Ja. Und dann ist das Ding irgendwie halt halb zu Ende und es kommt nie ein Nachfolger. Das ist schon doof. Ja, 14 hätte ich gern gespielt. Ja. Hättest du denn 14 gehalten oder 13.2? Wie hätten sie es genannt? 13x2 oder so, -2. Nein, das macht nur Square. Gut. So ein Scheiß. Shooter dort nicht groß besonders gewesen. Was für das andere Genre? Fällt mir noch ein. Was für noch? Red Faction. Ist aber auch indiziert. Red werden wir nicht drüber sprechen, weil das ist indiziert. Beide? Nein, der zweite ist nicht indiziert. Okay. Also, warte mal. War der erste denn natürlich? Nein, warte mal, Okay. Red Faction 2, da hast du jetzt einiges zu piepsen. Wir werfen es doch öfter mal in den Raum dann. Nee, ich würde gerne über Red Beep sprechen, weil. Oder über Beep? Ja, aber ich piepe dieses Spiel jetzt hier aus. Killer ins Beep! Gold Beep! Red Beep! Dann, Alter. Ist das so schlecht? Ja. Mann, ist so schlecht. Oh, das wird lustig sein, das zu schneiden nachher. Ja, aber wir haben es extra in die Ecke, wo du... Ich weiß. In der Ecke ist dann das alles konzentriert. Also, der besagte, das war auf dem Mars, oder nicht gewesen, ja? Einer meiner liebsten Ego-Shooter auf dem PC im Multiplayer. Es hat aber auch diese die Waffe, die durch alles durchschießen konnte. Genau, die Geomod-Engine. Die Geomod-Engine, das hast du mittlerweile gar recht öfters, wo du ein Level komplett zerschießen kannst, speziell bei Red Faction Armageddon, oder wie heißt das neu für die... Guerilla. Meine ich. Genau. Das ist ja Open World Open World Action Zerstörung im Multiplayer damals auf dem PC. Einige, ich kenne die Maps teilweise noch heute in- und auswendig. Es gibt eine, wo zwei Hochhäuser nebeneinander stehen und die durch Brücken verbunden sind und du quasi dort snipen kannst von einer auf der anderen Seite drumherum laufen. Und du hattest natürlich nicht nur Sniper, sondern Raketenwerfer, wo du einfach die Häuser dann aufbrechen konntest. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Map gespielt habe, aber so geil. Wirklich. Ja, aber der super. Fehler war ja, um jetzt mal ganz abstrakt nur über das Spieldesign, ohne über das Spiel zu reden. Ja. Der Fehler war ja, dass sie gesagt haben, okay, man kann alles zerstören, das ist ja auch ganz cool, man kann sich eigene Tunnel graben, aber dann haben sie trotzdem, weil es natürlich nicht anders geht, überall unzerstörbare Wände gab, sodass man immer noch gefangen war in dieser Architektur. Klar, sonst könntest du dich vom Anfang zum Ende schießen und gut ist so. Ganz genau. Aber dann müssen sie es auch konsequent durchziehen. Dann ist es halt schlechtes Level-Design, wenn sie es nicht hinkriegen. Und inkonsequent trifft es noch nicht mal richtig. Also ich glaube, es gab doch immer nur so ein, zwei Stellen, wo man wirklich durch konnte. Oder mit so einem Bohrer oder mit irgendeinem Sprenggerät. Also man hat es an der Erde halt gesehen. Das war Erde, die konntest du zerschießen. Und irgendwann kamst du aber an eine Metallwand. Okay. So ungefähr. Also du konntest immer so ein bisschen wegschießen, aber im Grunde war es nur Kosmetik. Ja, genau. Also, ja. Ja, voll ja. für den Arsch. War wirklich voll für den Arsch, ja, ja. ein bisschen. Aber der Multiplayer-Modus hat schon Spaß Multiplayer, gemacht. Also der Singleplayer ist wesentlich schwächer als der Multiplayer dort. Aber hier Guerilla, muss ich sagen, kann man kurz mal vielleicht Kreuzverweis machen. Gar nicht schlecht, hat vor allem einen echt spaßigen Multiplayer-Modus, wo du in wir haben es ja im Beef mal gemacht, wo du quasi nacheinander auf Zeit mit so und so viel Sprengladungen halt gewisse Gebäude zerstören musst. Und das Tolle daran ist natürlich, dass da, wo du die Sprengladungen anbringst und die Art, wie du sie zündest, ist natürlich dann entsprechend, geht's schneller oder mehr oder es geht viel kaputt, wenig kaputt. Und das ist super fordernd und macht echt Spaß als Multiplayer-Modus so. Kann ich nur so empfehlen. Ja, kriegt man mittlerweile auch. Spaß. Gibt's ja selten so Sachen. Ja, ja, und sehr, sehr billig momentan gerade. Also das kriegst du überall für so 10 Euro, glaube ich. Ich hab's auch durchgespielt, weil es einfach Spaß gemacht hat. Es ist nichts Besonderes, aber so ein bisschen wie Mercenaries, halt von vorne bis hinten Action und irgendwann ist zu Ende. Okay, dann habt ihr noch einen Shooter? Oder? Nee, ich glaube, das waren alle. Ich glaube, die haben wir jetzt alle weggeballert. Ah, nee, doch, einen haben wir vergessen. Brother in Arms. Aber das kann man nur kurz sagen, gibt es auch genug andere gibt's Teile. Gibt es auch vier, fünf Teile, glaube ich. Gibt es auf YouTube, habe ich jetzt wieder freigeschaltet, weil die Musik endlich freigeschaltet Don't wurde. Fear the Reaper? Oder? Don't Fear the Reaper, ja, so ein kleiner Tribute, den jetzt natürlich keiner mehr interessiert, weil das Ding natürlich, als das Spiel rauskam, habe ich den gemacht, mir voll Mühe gegeben beim Intro und dann ist es erstmal für 2 Jahre zensiert, ohne Musik und dann habe ich es natürlich runtergenommen, bis es jetzt die Musik endlich durch ist und jetzt aber kann man sich's angucken. Ja, gut, wir linken einfach mal drauf. Ja? Echt? Machst du das? Mach ich das. Oh, das ist schön. Ja, dann war mein erster Schnitt. Ich weiß, da hast du dir auch sehr viel Mühe gegeben, das weiß ich noch. Guck mal, was ich gemacht habe, das weiß ich noch. Ach schön. Ach schön. Von den Shootern würde ich gerne zu einem anderen Genre gehen, was dort auf der PS2 auch, ja, hatte seine Highlights, aber würde ich jetzt auch nicht als das Highlight-Genre auf der PS2 nehmen. Fighter, 2D-Fighter, Beat'em-Ups. Ich glaube, dass das am erfolgreichste und am meisten bekannte, da haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, ist natürlich Tekken Tag Tournament auf der PlayStation 2. Ja, Launch-Titel für die PS2, eigentlich mit noch das beste Tekken von allen. Und ja, ich glaube, seitdem war die Serie auch nie wieder so gut, ne, als nach Tekken Tag Tournament. Viele sagen ja, auch wenn ich das nicht teile, dass der 5. der beste ist. Ich verstehe nicht, wie man darauf kommt. Ja, also ich habe mir auch diverse Top-Listen angeguckt, so in der Vorbereitung für den Podcast, weil man natürlich ungern ein Spiel vergessen will, wo man sich dann am Ende ärgert. Und da sind ganz oft, ist da irgendwie Tekken 5. Ich selbst verstehe es ja auch nicht. Ich weiß es nicht, warum. Also es ist angeblich das beste Tekken, aber nein, das ist falsch. Tekken Tag ist das beste Tekken. Aber Tekken 5 hatte echt viel, also speziell nach dem relativ enttäuschenden 4. Teil, ich fand den echt nicht gelungen, Teil 4. Teil 1, 2, 3 auf der PS1 haben sich ja immer kontinuierlich gesteigert. Teil 4 war mehr so, okay, ja, bei nett. Tekken 3 hat es schon aufgehört, so irgendwie. Die haben dann schon nicht mehr, haben halt immer nur noch die Moves verändert, aber sich nicht mehr Gedanken gemacht, wie man es verbessern kann. Tekken 3 war damals, fand ich, eine der schönsten grafischen Sprünge, ne? Nachdem du diese eckigen Kämpfer in Teil 2 gehabt hast. Und dort waren es eben, also grafisch war schon geil, der dritte Teil. Ich habe mich da jetzt noch nicht so mitten auseinandergesetzt damals, aber ich fand es echt enttäuschend, dass es halt wirklich Tekken 3 besser war. Also fand ich ein bisschen lasch. Tekken 3? Weißt du? Ja, Tekken Tag Tournament war einfach Tekken 3 in hübsch. Mit Tekken. Da hast du recht, aber es hat halt einfach diese 2-Charaktere-Features. Das war halt das Geile. Ja, okay. Es geht wirklich nur ums Gameplay. Das Spiel, genau. Und alles ist mir völlig was egal. Was du für eine Dynamik dort reingebracht hast, weil Tekken hatte ja immer das Nachsehen, wenn du jetzt die Beat'em-up-Snobs dort gehabt hast. Ja, Street Fighter und King of Fighters und sowas, da ist ja Tekken, da kann man ja, jeder kann ja gewinnen und ohne Ende Kombos machen und so weiter. Dieses Element mit dem Tag-Feature, wo du dann auch konsequent dann wirklich sehr viel Taktik mit reinbringen konntest, war ja was von Mortal Kombat, glaube ich, abgeschaut war in bestimmten Spielen. Da gab es ja auch dann den Switch oder bei den Versus-Spielen von Capcom, ne? Marvel vs. Capcom und so. Es gab ja auch die Switches. Da gab es auf jeden Fall 2, stimmt. Aber ich fand bei Tekken Tag Tournament war es einfach am besten mit umgesetzt, weil da konntest du richtig taktisch damit umgehen und hat dem Spiel selber so viel weitergeholfen, dass es in einem anderen Modus von Tekken nie wieder so erreicht wurde, fand ich persönlich. Aber es hat super funktioniert. Bei King of Fighters geht es noch. Das ist ja von Anfang an immer so ein Teamfighter gewesen. Und in irgendeinem Teil, ich glaube in 98 oder so, konntest du dann auch gezielt wechseln. Ja, das kam ja später mit dem Wechsel. Die King of Fighters sind eh nochmal ein ganz, ganz komplett anderes Fass, was man aufmachen würde. Und die sind so extrem Nische verglichen mit den speziell Tekken oder Tekken Tag Tournament. Das was hat schade ist, weil diese King of Fighters-Dinger, boah, die sind alle... Auf dem Dreamcast haben wir das doch auch gerne gespielt. Die sind, wenn du da mit Kaio irgendwie Feuer-Moves machst, das sieht richtig gut aus. Also so... Weiß ich nicht, lebendig ist das beste Wort. Irgendwie. Also sehen, wenn wir den Beat'em-up-Podcast haben und Kollege Sia da nochmal dazu holen mit seiner Expertise. Ey, den müssen wir auf jeden Fall dazu holen, das dürfen wir nicht vergessen. Sia für den, das ist der, muss man sagen, Ex-Prakti von uns, der aber großer Prügelspiel-Fan ist und auch damals zusammen mit mir dieses, was war es, Street Fighter. Also Super Street Fighter habt ihr nochmal gemacht. Und Super Street Fighter, genau. Und Street Fighter mit Trant, den Street Fighter 4-Beitrag mit Trant. Das muss man sagen, ich meine, ich habe ihn nur als Kumpel so mitgenommen, weil er sicher gehen wollte, er hat O-Töne gegeben und wollte halt sicher gehen bei Super Street Fighter. Du musst ja das dass wir nicht wieder Scheiße machen am Ende. Und dann bin ich irgendwann einfach, er saß halt im Schnitt und hat so immer, ja, und das Bild und den Move. Und dann meinte ich, okay, Sia, ich gehe jetzt. Ich gehe nochmal heim. Ja, okay. Und dann hat er letztendlich den Beitrag mitgeschnitten. Und ich bin früher heimgegangen. Super. Einfach okay. Hat voll funktioniert. Die Taktik ist voll aufgegangen. Ähnlich wie bei Tekken Tag Tournament, weil die Taktik da auch funktioniert. Ja, da sind wir wieder. Sehr gute Überleitung. Ja, Tekken 4 habe ich schon erwähnt, fand ich persönlich nicht so doll. Irgendwas hat mir dort gefehlt. Tekken 5 hatte wieder ein bisschen mehr was, aber ich kann verstehen, warum viele Leute das mit als das Beste erachten, weil es hatte wieder sehr viele Kämpfer drin, sehr viele Locations, die Musik war wieder einen Tacken besser. Der Boden ist kaputt gegangen. Wie motiviert ihr das? Der Endgegner war beschissen, wie bei jedem Prügelspiel. Also dieser Ultra-Heihachi ist es doch, dieser Ultra-Bösewicht Heihachi ist es doch beim 5. Hat der jetzt auch seinen Mirror-Charakter? Jinpachi, das war es, genau. Bitte? Ja, ich war gerade überrascht, dass normalerweise hat doch Jin immer seinen bösen Zwilling quasi. Genau. Oder Devil, Kazuya oder so. Ich glaube, ist der Vater auch, oder ich was? Ich glaube, es ist der Vater von Heihachi, der dort oder irgendwie. Also ich habe diese Familienverbande irgendwann nicht mehr gecheckt. Was ich ja bei Tekken ganz schlimm finde, ist, also manche Charaktere gefallen mir so von ihren Bewegungsabläufen her, so Brian Fury finde ich cool, oder hier Capoeira Eddie oder... Ja, oder Lai halt so. Jin auch von mir aus. Oder hier Yoshimitsu und Lai, ganz cool. Aber was da auch für Spastis drin rumhängen. Sorry, ich muss einfach mal sagen. Der Panda, der Mokujin, der Gon, der Endgegner. Aber Gon ist doch geil. Vor allem, wenn er gewinnt, hat er doch am Ende diese Endlos-Szene. Genau, wo er rollt. So durch die Welt rast und dann unter Wasser und in die Luft und am Ende landet er wieder am Anfang. Es geht die ganze Zeit weiter. Fand ich super. Ich bin da einfach kein Fan von so ganz schlechten Billighumor. Also ich fand auch Jack, weißt du, da muss ich jetzt zurückgehen zu Tekken 1. Bestimmt haben wir da schon mal drüber gelabert, aber wie schlecht ich diese Proportion von Jack fand, wie dumm der aussieht mit so einem Entenarsch und so einem 5-Tonnen schweren Oberkörper und einem Iro. Weißt du, das hat sich so festgezeckt bei mir im Hirn, die Frage, warum ein Roboter wie Jack einen perfekt ausmodellierten Hintern braucht. Genau, stimmt. Deshalb habe ich das auch im Tekken 6 Beitrag mit nochmal erwähnt. Und draufgekommen bin ich jetzt über die Endgegner, weil der Ogre. Aber ne? Oh, der Ogre bei Tekken 3 war der wohl das Allerschlimmste. Der Ogre war Bullshit. Mit einem Schlangenarm. Ja. Ich überlege gerade, ich kenne den gar nicht. Tekken 3 war so ein riesiger Ogre eben, also so ein riesiges Fantasy-Monster, was ungefähr dreimal so groß war wie du. Mittlerweile bei Tekken 6 hast du auch so einen Riesen-Endgegner wieder. Ne? Ja. So einen ganz riesigen, komischen. Stimmt, der ist noch verschnörkelter, der ist noch unförmiger. Da haben sie so viel Klumpatsch an die Gliedmaßen dran gehängt, damit du nichts mehr erkennst. Damit du einfach nur so Fleischgewühl hast. Ich aber bin Fleischgewühl, weiß nicht mehr, was hier Bein und Hand und Kopf ist. Sehr gut. Nee, echt komisches Zeug, aber das ist eher danach. Fleischgewühl 3D, wenn wir jemals ein Spiel machen. Ja, okay. Coming soon. Ja, das neue Coming soon. Super. Ist doch klar. Also neben den Tekken-Geschichten natürlich eine Sache, die auf der PS2 mit umgesetzt wurde, weil es damals auch eben die erfolgreiche Konsole gewesen ist, die Soul Calibur-Teile. Die waren gut. Naja, okay. Ich bin absoluter Fan von Soul Edge, von dem allerersten. Das fand ich echt super auf der PlayStation 1. War leicht enttäuscht oder teilweise auch größer enttäuscht von Soul Calibur auf dem Dreamcast. No. Das ist eines der grafisch echt super besten Beat'em-ups, die ich je gespielt habe. Aber das Gameplay war so reduziert dort verglichen mit Soul Edge, dass du weniger Waffen hattest. Und das einzige Spiel, was ich mit ausgeschaltetem Fernseher durchspielen kann. Krass, ja? Wusste ich ja gar nicht. Ja? Also ich habe das Spiel angemacht, erster Kampf. Ich habe den Fernseher ausgemacht, dann 5 Minuten nach hinten gehalten, das Steuerkreuz und die beiden Kicktasten gedrückt, angeschaltet und der Abspann lief. Ja, also das war seitdem bin ich nie wieder warm geworden mit Soul Calibur. Du weißt, wie du dir einen Samstagabend vertreiben musst, hä? 5 Minuten am Samstagabend. Na gut. Ja, wahrscheinlich, nee, ich werde wahrscheinlich da sitzen müssen und lauter Sachen rausbleepen müssen aus dem Podcast. Piep. Verdammt, jetzt habe ich es selber gesagt. Aber heute Abend ist erstmal Party. Heute Abend ist erstmal Party. Bei Gunnar. Wir reißen ihm die Hütte ab. Was gab es für ein Soul Calibur auf der PS2? Es gab Soul Calibur 2 auf der PS2. Okay, wer sich erinnern kann, es gab hier die 3 unterschiedlichen Versionen für Xbox, für PS2 und für GameCube und die hatten alle einen besonderen Charakter drin. So, bei jetzt nochmal, es war schon Link, Darth Vader, Spawn für Xbox. Spawn war auf Spawn Xbox, gab's? Link gab's auf Darth Xbox Vader? Und auf PS2 war es... Darth Vader? Ja. Ja, auf PS2, ich denke jetzt Heihachi war es auf PS2. Aber es gab irgendwo Darth Vader, oder? Irre ich mich jetzt? Nee, Darth Vader, bei Soul Calibur 4 gab es Darth Vader und Yoda. Genau, es gibt ja auch schon 4 mittlerweile, stimmt. Krass. Deswegen habe ich hier jetzt alle durcheinander geworfen. Ja, Soul Calibur 2 hatte diese Dreiteilung, dass jeder, der dann auf jeden Charakter scharf war, musste sich das Spiel 3-mal holen für jede Konsole. War ein Schritt nach vorne, fand ich, gegenüber Soul Calibur 1, spielerisch, aber ich bin mit dem nie richtig warm geworden. Ich fand den 3er ehrlich gesagt da besser. Den hatte ich als... So genau weiß ich das gar nicht mehr. Aber ich habe die schon gern gespielt. Also halt auch gegeneinander, gegen Kollegen oder Freunde fand ich das immer lustig. Mhm. Ja. Ich habe da immer gern den Nightmare genommen. Voldo habe ich genommen. Ja, und ich habe da echt irgendwie ganz gut geruht. Wahrscheinlich hat mir das Spiel deswegen so gefallen, muss ich jetzt einfach mal der sagen. Rulo, weißt du, der Checker dran. Ja, hätte ich nur auf die Fresse bekommen, hätte ich wahrscheinlich auch scheiße gefunden. Hätte gesagt, ja, schlechtes Gameplay, blödes Balancing, unfaire Waffen und so. Aber so hat es mir Spaß gemacht und fand es ganz gut. Ich kann das nachvollziehen. Da, wo ich gut bin, sofort. Ja. Das bockt und macht Spaß. Also speziell, bei Beat'em-ups ist es ähnlich wie bei Shootern, die altern bedingt nur gut. Ja. Na, weil bei Soul Calibur würde ich jetzt auch sagen, den ersten auf dem Dreamcast, der war nett gewesen. Für historische Gründe kann man sich den angucken. Wenn ihr einen spielen wollt, holt ihr einfach das Aktuellste. Da habt ihr auch die beste Grafik und das Gameplay stimmt eigentlich auch meist. Also bevor jemand Soul Calibur 2 oder 3 kauft, kann er sich eher den 4er geben für ein Apple und ein Ei. Mhm. Wird auch kein Schuh draus. Ein Spiel, was ich vorhin kurz erwähnt habe, was damals speziell unter den Dreamcast-Fans eben für Furore gesorgt hat, weil das auf dem Dreamcast besser aussah zum Launch. Dead or Alive 2. Fortsetzung zu dem Dead or Alive damals. Das war hier in deiner Wohnung, schon. Da waren wir aus Japan wieder zurück, da hatten wir Dead or Alive 2 und wir haben gegeneinander gespielt und du warst so böse, dass du so eins von diesen ganz seltenen PS2-Pads auf dem Fliesenboden zerdeppert hast. Ja, hab ich. Hab ich. Dafür hat aber auch ein Kumpel von mir, der bei mir gezockt hat, mal eine von meinen Türen eingehauen, die er nie bezahlt hat. Ja, der Trant war schuld, dass ein anderer Kumpel mir die Tür einhaut und ich habe 3 Jahre später nicht das Geld bekommen. Trant, du hast so geruhlort, dass Simons Wohnung zerstört wurde. Ja, so 2-mal. Ja, das war schlimm. Dafür aber spielt der Trant nicht mehr gegen mich Powerstone. Nee, weil ich so gut war irgendwann. Das stimmt. Simon ist wirklich der allerbeste Powerstone-Spieler. Nee. Und der allerangenehmste Sieger. Wenn Simon gewinnt, das macht so einen Spaß, da freue ich mich auch für ihn mit. Ja, genau. Richtig, das ist schön. Danke, dass du es anders sagst. Sehr, sehr diplomatisch, Trant. Sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich warte wirklich immer noch auf Powerstone Beef. Es ist, ich warte drauf, aber keiner will. Ja, aber wer soll denn nicht spielen? Ja, doch. Ja. Nee, dann lass doch machen. Hier, zack, zack. Mein Beef ist ja immer eine Gruppenentscheidung und da gibt's immer so einen Penner wie den Nils, der sagt, nee, wir können ja nur mal die Spiele spielen, die ich mag. Und er mag ja nix. Er spielt ja nix. Genau. Civilization, und so super. Geht's nicht. Ich würde sagen, ich finde, dann sollte man auch so Trainingsrunden einführen. Ja. Weißt du, so, ey, also, in 2 Wochen ist Powerstone Beef, wir zocken erstmal 2-3 Tage. Kurz mal, wahrscheinlich, wenn ihr das hier hört, ist es schon gelaufen, aber wir haben jetzt schon 3-mal Halo Reach Beef gehabt zwischen Budi und mir. hat 3 Termine. Jedes Mal hat der Budi am Ende gesagt, ja, aber ich hab's noch nicht gespielt, können wir es nochmal verschieben. Am Drehtag. Jedes Mal. 3-mal verschoben. Ich hab, vor ein paar Tagen habe ich geguckt, wann das letzte Mal geübt hat. 38 Tage lang war nicht mehr online. Oh. Aber weißt du, ich denk so, ey, Alter, dann ist es mir halt auch egal. Du hast das Spiel gibt's seit 2 Monaten. Üb es! Weißt du? Ich werde ihn so alle machen. Wir haben, nächste Woche haben wir unser Beef in der Hinsicht. Da ist dann wahrscheinlich schon gelaufen, wenn man das hier ist hört. Ist es dann fest, dass es nächste Woche auch stattfindet? Naja, also wir haben es 3-mal verschoben. Beim nächsten Mal werde ich aber auch echt sauer, weil ich übe immer vorher. Ich verliere ja auch mein Skill. Ist ja nicht so, als ob, weißt du, ich den Geschenk kriege. Und dann will er nicht mehr. Und dann verschiebt man es. Ja, und dann bist du wieder eine Woche nicht im Training, weißt du? Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Da wird es der erste Podcast, den wir posthum von dir ausstrahlen oder so, weil du dich kaputt aufgeregt hast. Egal, dürfte. Ihr habt meine Erlaubnis. Ja. Oh, danke dir. Ich hab's auf Tape. Ne? Also da kann ich den in Ruhe ausstrahlen und Tantiemen kassieren. Dead or Alive 2, eines, ja, nett damals für die PS2, Dreamcast-Version ein bisschen besser gewesen, aber whatever, ne, das hat sich mittlerweile ja eh interessiert eigentlich gar keinen mehr, so viele neue Dead or Alive, wie es gegeben hat. Was hat er gerade gesagt? Dead or Alive. Achso. Dead or Alive. Ach, nix wie immer. Ja. Eine andere Sache, wo viele Leute sehr, sehr drauf gewartet haben, nachdem Virtua Fighter 3 auf den Dreamcast der Launch-Titel gewesen ist, Virtua Fighter 4 für die PlayStation 2. Ich war nie ein Virtua Fighter-Fan. Trant du nicht gleich so um. Ich war nie wirklich ein Virtua Fighter-Fan. Ich habe auf dem Saturn ein bisschen gespielt. Es war mir zu technisch irgendwann. Ja, ich muss auch schon wieder hier Sega-Bashing betreiben. Wer kommt denn auf die Idee, ein Düsenjäger-Geräusch bei einem Roundhouse-Kick einzubauen? Wie schlecht ist das? Mehr sage ich dazu nicht. Ich spiele sowas nicht, ist mir zu blöd. Da hat er recht irgendwie. Ey, da hat er einen Punkt. Ja, aber über Virtua Fighter Cup, ja, es ist zu trocken. Keine richtigen Special Moves im Sinne von Specials so. Also nichts wirklich irgendwie Abgefahrenes. Oh, also dafür alles so bieder. Spätestens hierfür kriegen wir jetzt aus dem Maul. So. Ja, natürlich. Wie können die Virtua Fighter dissen? Uns ist ja bewusst, dass das viele Leute geil finden. Man muss ja auch sagen, diese Podcasts sind natürlich keine neutrale Besprechung. Nee, nein, das geht ja nicht. Weil hier sitzen einfach nur eine Handvoll... So wie in Virtua Fighter 4. eben. Hier sitzen nur eine Handvoll Spacken, die darüber erzählen, wie ihnen welche Spiele gefallen haben oder nicht. Genau. Und Virtua Fighter 4... whatever, dann sollen die Leute, die es mögen, dann an ihrem Automaten dann spielen und wochenlang dann üben vor. Ich habe den Nerv nie dazu gehabt und leider hat es mich auch nicht gepackt. Darf ich kurz mal? Ich habe noch mehrere Sachen. Marvel vs. Capcom 2 habe ich jetzt mal noch stehen, auch wenn okay. ich das selbst nicht gespielt habe. War das auf der PS2? Ich kenne es nur als Xbox-Titel. Ja, war PS2. Ja, und war Dreamcast-Titel halt so natürlich. I wanna take you for a ride. I wanna take you for a ride. Weißt alle 5 Sekunden. Kennst du nicht? Das ist der Auswahlsound von Marvel vs. Capcom 2, wenn du dann... Ich dachte, das ist dein Aufreißspruch, wenn du am Freitagabend in Hamburg fährst. Yeah, I wanna take it for a ride. Ja, in my car. Es hat 2-mal geklappt. Schön. I wanna take you for a ride. Marvel vs. Capcom 2 natürlich auch ein sehr, sehr großes, sehr, sehr beliebtes Ding. Einer der Gründe, warum sich alle Leute jetzt auf Marvel vs. Capcom 3 freuen, weil es eben eins der besten Crossover-Spiele ist und auch eine unglaubliche Anzahl an Charakteren gehabt hat und spielerisch natürlich ein bisschen ins, die komplette Antithese zu einem Virtua Fighter 4 gewesen ist. Ja, das ja? stimmt. Also der Buttonmasher und den 2D-Prügler, habe ich es ja genannt. Du drückst drauf und hast dann deinen 8-Millionen-Hit-Kombo gemacht. Und der Bildschirm explodiert und vorne kotzen irgendwelche Einhörner-Regenbogen. Also... Das wäre mal schön. Das würde schon ein Prügelspiel in der Hinsicht. Das würde, ja, das ist ein Special-Move wahrscheinlich. Sag mal, gab es in Marvel vs. Capcom oder war das ein anderes Capcom-Spiel? Auch diese... BB Red Hood oder wie die hieß? Das war die dann so einen Special Move hatte, wo hinten so ein dicker deutscher Jäger mit Schrotflinte kam. BB Hood war bei Vampire Savior, also bei Darkstalkers 3. Aber hatte die auch diesen, weil dieses dicken Special Move Zusatzcharakter, die waren ja eigentlich immer bei Marvel vs. Capcom. Ja, aber sie war so ein Charakter, der sich schon sehr danach angefühlt hat. Also die gab es auch nicht auf PS2, das war Saturn und PlayStation 1, die die Vampire Savior Dinger, also die hier als Darkstalkers bekannt. Und das war schon so ein sehr überdrehter Charakter, so mit, ja, Buletta hieß die, glaube ich, in Buletta. Buletta. Ja, das von wegen immer besser. Von wegen Bullet. Ne? Und das war eben Rotkäppchen, die eine Uzi hatte in ihrem Korb und ja, die Leute weggeballert hat. Und oben kam dann beim Special Move die Panzer. Hätte zu stimmt, Panzer auch noch, deutsche Panzer und ein Jäger. Ja. Sau schlecht. Typisch deutsch. Ja. Typisch deutsch. Ja, genauso wie Hitomi von Dead or Alive 3. Sie mag Sachertorte, das weiß ich noch. Oh Mann. Hitomi aus Deutschland. Ihr verdammten Japaner. Verdammte Japaner. Ja. Marvel's Capcom kann man echt ans Herz legen. Ich wollte schon mal sagen, auf jeden Fall. Ich habe bewusst auf solche Sachen verzichtet wie Street Fighter EX plus Alpha 3 und so weiter. Die waren richtig crappy auf der PlayStation 2. Richtig schlimmes. Das habe ich aber auch aus Japan mitgebracht. Echt? Street Fighter EX plus 3? War das das erste 3D? Das war das erste und das ist echt eins der schlimmsten. Das war sehr schlecht. Echt? Aber war das ein Launch-Titel? Bist du dir sicher? Nee, Launch-Titel. Ja, klar, weil ich habe mir das nie importiert, aber ich habe das japanisch zu Hause. Echt? Vielleicht geklaut bei der Arbeit. Das wirkt richtig komisch so, von wie sich die Figuren bewegen und wie sie aussehen. Und der Blanka, das ist alles so tschechisch irgendwie. Tschechisch? Ganz ja, das komisch. Kennt man ja mittlerweile. Das ist unsere Art auszudrücken, das was nicht ganz perfekt ist. Ja, es ist aussieht. Echt tschechisch hier, finde ich gerade. Charmant. Tschechisch ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Synonym für schlecht, sondern ich meine, kleine Maulwurf ist, glaube ich, auch tschechisch und der ist ja wohl mal super. Alter, diese Geburtsszene, die du mir gezeigt hast, die werde ich nie vergessen. Aber der kleine Maulwurf und die Geburt. Das war total verstörend, glaube ich, oder? Super verstörend. Das macht mich heute noch kaputt. Schick mir den Link dran, den muss ich auch verlinken. Der kleine Maulwurf hat AIDS. Also so würde es heute jetzt sein, wenn es immer noch so in dem Stil weitergehen würde. Ja. Beat-em-up-technisch würde ich gerne noch reinschmeißen. Also, na gut, Final Fight, Street Fighter müssen wir, glaube ich, nicht so viel drüber reden. Ich habe mich darauf gefreut, weil Final Fight fand ich immer ganz geil, aber es war mehr so ein Third-Person Beat-em-up Gedönse, was nicht so toll funktioniert hat. Also hat Streetwise? Final Fight Streetwise, ja, das war also der Untertitel. Final Fight-mäßig. Ja, genau. Also ich meine laufmäßig. Genau. Laufmäßig, aber von dem US-Team irgendwie gemacht und hat nicht so ganz den Nerv getroffen, was Final Fight ausmacht. Was ich wesentlich geiler fand, so in der Form als Final Fight-mäßiges Spiel, von links nach rechts laufen, Leute weghauen, Mortal Kombat Shaolin Monks. Hat das jemand von euch gespielt? Nee. Also da war man unterwegs, glaube ich, mit, also der eine Liu Kang und Kung Lao oder Sub-Zero und Kung Lao, ich weiß nicht mehr. Ist das mit so einer offenen Welt gewesen? Mit so ein bisschen Adventure-Part? War es natürlich, ich glaube, ein bisschen. War das nicht von links nach rechts laufen? Genau, das war so Final Fight-mäßig, wo du nach links und rechts gelaufen bist. Ach so, okay, scheiße, habe ich das verwechselt. Ja, so wie die Bonus-Missionen in Tekken. Genau. Tekken 2, glaube ich, wo man dann auch. Aber es hat, also verglichen mit anderen Mortal Kombat-Spielen, mit denen, also die habe ich natürlich auch gern gespielt, aber nicht so gern wie so ein Street Fighter. Das war so ein Ding, was wirklich konkurrenzfähig war, weil das hat genau gepasst zum Mortal Kombat-Stil. Du konntest Specials machen, die in der deutschen Version übrigens komplett schwarz gewesen sind. Der Bildschirm ist einfach schwarz geworden während der Specials. Censurity! Wo die einfach keinen Bock hatten, da an den Animationen irgendwas zu ändern. Die haben es einfach schwarz gemacht. Ja, was soll man sagen? Aber das Spiel selber, dem hat es nicht geschadet. Warum haben sie denn nicht niedliche Hundewelpen mit Fischaugenlinse aufgenommen, eingeblendet? Ja. Das meine ich, man könnte doch irgendwas Lustiges stattdessen machen. Schwarz. Nee, wir machen einfach schwarz. Sehr, sehr cooles Spiel gewesen. Beat'em up, links nach rechts, Laufstil und konnte sehr viele coole Specials machen. Grafik super, alles toll. Ja. Ich überlege gerade, wir kommen dann später dazu, aber ich würde auch gerne nochmal diese Genre-Diskussion vom Zaun brechen, wo wir denn jetzt so God of War und Devil May Cry hinpacken. Also, wie das Genre heißt, wüsste ja, ich gerne mal. Ja. Action-Adventure nenne ich das. Nein. Doch. Ich will dafür einfach mal eine billige, simple Definition haben. Einfach mal ein Wort, was ich in. Damit ich ist jemand, ja eigentlich Hack and Slay. Ja, gut, aber darunter versteht man doch eigentlich immer diese Action-Rollenspiele, wo man einfach nur. Weißt du, sowas wie Diablo ist für mich ein Hack and Slay, oder? Ja, aber wenn du es so siehst, ist God of War ja auch nichts anderes als Diablo halt in einer anderen Perspektive, weil in Diablo haust du ja auch einfach nur kaputt. Aber der Fokus ist ja ein anderer. Bei Hack and Slay-Rollenspielen, da stelle ich mir immer nur einen Knopf vor. Man muss immer nur einen Knopf drücken. Man muss und hauen, bei diesen killen meinst du? Und sich ja aufwerten. Das ist. Das ist für mich die Definition davon von Hack. Wenn du es so siehst, sogar in God of War kriegst du ja Erfahrungspunkte. Deine Klingen verbessern sich, du kannst ja sogar auswählen, welche Kräfte du erhöhen willst. Also eigentlich ist da gar nicht mal so der Unterschied, wenn du es dir überlegst. Es ist natürlich ein Unterschied, ja, klar. Was macht ihr? Gehen die Handys? Oh, der Gunnar ruft an. Oh. Jeden Freitag ruft er an. Sag mal, Trant, was willst du denn drehen? Nein, Zuki, machen wir einfach kurz weiter. Und zwar habe ich was, das wird dich auch interessieren. Ja. God Hand. Genau. Das letzte Spiel, was ich mir hier aufgeschrieben habe, und das ich noch nicht mal gespielt habe. Ich weiß nur, dass du es getestet hast damals, nee, das oder? Hat das hat der Wolf damals getestet. Der Wolf hat es getestet ja mit den sinnlosen Weltraum-Minimatzen. Stimmt. Und es gab ja auch den Arsch-Vollhau. Es gab diesen Move, wo du den Gegner übers Knie gelegt hast und ihm den Arsch vollgehauen hast. Godhand soll ja sehr toll sein. Stimmt es? Also ich kenne vor allem eine Frau, die hat das, glaube ich, ein halbes Jahr lang gespielt, ständig. Und der Ian, der Bruder von Budi auch und so. Also es gibt Leute, die spielen das wie blöd. Ja, Godhand ist eben gemacht von Shinji Mikami, also dem Resident Evil Erfinder. Von Clover, ne? Von Clover oder mittlerweile Platinum Games. Also, die sind ja dann gecancelt worden. Clover war das Studio bei Capcom, wo dann eben, dass ich abgespalten habe danach von, weil viele Spiele gecancelt wurden und Capcom die quasi, ich will jetzt nicht sagen, rausgeschmissen hat, aber deren Spiele waren immer ein bisschen spezieller, wie Godhand, wie Okami. Die haben jetzt mittlerweile Platinum Games gemacht, also Vanquish ist fast schon der inoffizielle Nachfolger zu Godhand, das ist das nächste Spiel, was Mikami gemacht hat. Und Godhand selber war so eine Art Parodie, Beat'em-up, übertrieben, Third-Person, Hau-Kaputt-Slasher-Shooter mit Power Rangers und Arschverklopp-Modus. War das nicht auch im Wilden Westen? Der erste Level war im Wilden Westen. So. Es gab, du musst dir das ein bisschen vorstellen wie so eine Endgegnerparade teilweise mit ein bisschen Gegnern zwischendurch. Und wer sich bei YouTube ein paar Godhand-Videos anguckt, die sind ultra spektakulär teilweise mit dem Zeug, was du machen kannst und ultra abgedreht. Kommt es doch am ehesten an No More Heroes ran, oder? Kann das sein? Stilistisch ein bisschen, würde ich fast sagen. Spielerisch sind die natürlich komplett unterschiedlich. Ich finde es da ziemlich viel von Spencer Hill-Filmen. Spätestens jetzt muss man es eigentlich mal spielen, oder? Also, Endgegnerparade, Wilder Westen, Spencer Hill, ja. Mikami, was auch immer. Es ist schwer zugänglich. Repetitiv, sagt man ja jetzt. Also. Zu wiederholend, oder? War es nicht ja, das? Es ruht sich ein bisschen aus auf dem Prinzip, wie es funktioniert mit den Moves und so weiter und so allem. Und ich fand es, ich habe es auch nicht so ultra weit dann gespielt, habe bei ein paar Leuten zugeguckt. Du musst schon sehr gut die Steuerung dort erlernen und ist auch teilweise sehr hart, was die Gegner angeht. Du kannst dann auch, glaube ich, auf Zeit die Gegner dann besiegen und auf Punkte und so weiter. Also da kriegst du schon dein Geld dafür raus, wenn du das dann mal richtig ernsthaft spielen willst. Und du hast auch kein Spiel, was damit wirklich vergleichbar ist. Ich weiß ja nur, dass der Wolf damals den Game-One-Beitrag dazu gemacht hat. War da nicht so von begeistert. Der war aber auch von Devil May Cry nicht so viel, Devil May Cry 4 nicht so begeistert, was ich dann wieder ganz geil fand. Wobei er da mit seiner Meinung wahrscheinlich recht hat, weil es viele blöd finden, das Spiel. Aber gerade deswegen habe ich so das Gefühl, dass Godhand wahrscheinlich auch so ein Ding ist, was mir gefallen könnte. Och, ich glaube schon. Es ist halt jetzt vielleicht ein bisschen, vielleicht kommt da nicht sogar noch jetzt ein Nachfolger? Der hat sich auch so gut wie nicht verkauft, Godhand selber. Aber da hätte ich gerne mal einen Nachfolger mit Verbesserungen gern nochmal gespielt jetzt. Aber ich glaube nicht, dass du den alten noch spielen willst. Wer weiß aber, also es wird wahrscheinlich dann nicht Godhand heißen, aber jetzt wo speziell, also Platinum, die als Platinum Games Erfolg haben, mit Bayonetta, mit Vanquish jetzt hier gerade, dass da auch mal ein neues Godhand in der Art vielleicht mal kommen könnte. Wer weiß. No? Es kommt ja, wie heißt es, Shadows of the Damned von Mikami erstmal raus. Ne, dieses, der neue Vampir-Ego-Slasher oder sowas für EA. Hast du gerade gesagt Ego oder Emo? Emo wollte ich sagen. Okay, das wäre schon hart. Ja, nein, Emo-Slasher. Ich will nicht mehr. Heute ist alles Emo. Heute muss alles Emo sein. Ja, ja wir, sind wir denn jetzt bei den Hack'n'Slays oder was? Nein. Ja, wir können die machen. Ich würde die Hack'n'Slays gerne für den nächsten Cast aufbewahren, damit wir dann dort, weil sonst... Müssen wir jetzt aber langsam Schluss machen. Wir haben die komplette PS2, wir haben Open World, Jump'n'Run, ja. Shooter, Fighter. Ja, drei kleine Genres würde ich nochmal reinschmeißen. Wo drei? Wir drei kleine Sachen auf. Es sind doch nur noch sechs Genres. Nee, es hängt davon ab, welche Zettelreihenfolge du dort hast. Ich sehe schon, du planst Sport, Racer und Stealth. Genau. Damit du dann Action Adventure Survival Horror und dann 5 Stunden RPG machen kannst. Bei RPG steht nur so viel drin, weil ich wollte nur kurz, ich werde eher einen separaten PlayStation 2 Rollenspiel-Podcast machen, weil ich das ja schon angekündigt habe. Vor allem noch alleine wirst du den machen. Wahrscheinlich wird es dann darauf hinausgehen. Doch, du kannst doch den Tös noch einladen und den Eddie. Ja, aber der Tös hat eh nur die japanischen Sachen gespielt, hat keine Ahnung. Der Eddie gar nicht. Der Eddie sowieso nicht, der hat aufgehört mit dem Super Nintendo-Zeug. Nein, bei Rollenspiel, da will ich eh nur kurz 3 bis 4 Minuten kurz quatschen, ein paar meiner Lieblingsgeheimtipps dort nennen, weil es gibt schon... Ich würde mir da auch die Zeit nehmen, das schon gut zu besprechen, weil ich meine, letztendlich gibt es garantiert einige, denen wir schreiben, Rollenspiele sind wieder kurz gemacht. Natürlich, natürlich. Deshalb, da werde ich einfach kurz ein paar Sachen erwähnen, was Geheimtipps angeht, und die werden nochmal separat behandelt werden. Aber sowas wie Action-Adventures würde ich lieber als großes Highlight in den zweiten Cast packen. Weil die Sachen, die wir jetzt noch hätten, also wenn ich auf Sportspiele dorthin gehe, Sport ist, glaube ich... Ja, kriegen wir schnell alles weg. Zwischen uns jetzt hier, Sport hat natürlich dann seine großen Fans, wie so ein... Ich glaube schon, ich folge einfach nur Gregors rotem Faden. Gregors rotem Faden. Ja, der sieht bei Trant kratzt sich schon wie ein Hund. Ja, ich wollte gerade sagen, was willst du mir, wie der sieht? Wenn ich hätte gerne ein Foto machen sollen, wie er sich gerade gekratzt hat. Hast du das von Stine übernommen? Nee, was Sport selber angeht, außer den typischen Basketball und Baseball und Fußball mit PES und FIFA. Ich glaube, das ist nicht unbedingt von den Leuten, die hier sitzen, dann die Expertise. Ich hab meine PES-Teile gespielt. Ich verstehe, dass... Ich auch. Also PES ist oder PES ist untrennbar mit PS2 verbunden, weil es quasi auch dann... auf der PS2 hat der Siegeszug richtig gestartet. Genau. Also da haben auch ganz viele Leute in meinem Bekanntenkreis angefangen, PlayStation 2 zu spielen mit Pro Evolution Soccer, und dann haben sie auch mich überredet, mal Fußball anzufassen, und auch ich hatte da Spaß mit irgendwie, ich glaube mit PS4 oder so habe ich... Nee, PS2 habe ich sogar schon gespielt, weißt du? Und dann habe ich auch so ein bisschen die Entwicklung mitbekommen. Also, Pro Evolution, da hatte ich schon Spaß bei. Ja, ey, speziell das schon allein das erste, was rausgekommen ist. Also eigentlich sind die Dinger, die PES-Spiele, die sind schon auf der PlayStation 1 gestartet. Die hießen damals noch Winning Eleven in Japan. Und ich habe die japanischen Ausgaben damals gespielt. Winning Eleven 3 fand ich super auf der PlayStation. Joran Kuchenkäfer. Ja, das Gamba. Ibarashi Spiro. Shimizu S-Balze. Shimizu S-Balze. Nein. Ja, hat Bock gemacht damals, war auch eins der besseren oder der besten fast schon Fußballspiele für die PlayStation 1. Als es dann auf die PS2 gewechselt ist, kam dann eben dieser große Anspruch nochmal dazu. Wir wollen FIFA schlagen, haben die Japaner gesagt. Und die haben dann eben so viel an Realismus, Animation, Grafik und sowas reingetan und das konsequent weiterentwickelt. König und Held. Was ganz gut gewesen ist damals, für viele Jahre galt ja, ey, PS ist das Nonplusultra an Fußballspielen. Da haben die FIFA-Leutchen, die fast schon unter den Fans ja als Witz gegolten haben, haben ja so reingebuttert, dass FIFA und PS mittlerweile ja ebenbürtig sind. Und das kann hat aber ja lang gedauert. Also ich weiß noch, wie... Jahr um Jahr immer ein neues PES und FIFA rauskam, und FIFA hat nie irgendwie Land gesehen. Ich kann jetzt als Fußballnoob nicht sagen, warum das so war. Ich habe immer nur gehört, die Ballphysik bei FIFA kommt einfach nicht ins Reine. Der Ball verhält sich immer komisch, dann gab es irgendwelche Torwartfehler oder dumme Schiedsrichterentscheidungen oder fehlerhafte Standardsituationen, ey, was weiß ich. Ja, weil es halt nur das lange Zeit PES immer vorne war, bis FIFA 09 wahrscheinlich. Du musst aber auch, man muss dabei bedenken einfach, auch welche Leute sich da primär beschwert haben eben zwischen FIFA und PES. Die Leute, die PES gemocht haben, was ich nie so recht verstanden habe, war immer der Anspruch, dieser Anspruch in Richtung Realismus hin. Ja? Ja. Die Ballphysik ist besser, das Schussverhalten ist besser, ich kann das und das mitbestimmen. Ich weiß, ich verstehe den Appeal, der dahinter ist, aber ich verliere damit ein bisschen den Bezug dafür, dass es ein Spiel ist, was ich dort spiele. Ja, gut, aber wer jetzt Action will, dann nimmt halt also FIFA hatte eben wirklich teilweise mehr diesen Action-Anspruch. Da hattest du auch speziell in den alten Teilen mal so Spiele, die dann so 10-9 ausgegangen sind. Ja. Na, was natürlich mittlerweile bei dem PS selbst, das wäre einfach so nicht möglich. Nee, finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, weil wie man sich da über ein Tor freut bei PS. Das sowieso. Mich hat's verloren eben, wo dann PS immer anspruchsvoller geworden ist, wo ich auch, ich hatte keinen Nerven, mich so reinzufuchsen. Nee, ich auch nicht. Ja, und wenn ich dann überhaupt was gespielt habe, da war es ein bisschen FIFA hier und da, aber seitdem spiele ich auch keine Fußballspiele mehr, weil die einfach in eine andere Richtung sich entwickelt haben. Wo wir gerade bei Fußball sind, ich habe gerade eben Soccer Slam gesagt, weißt du? Sega Soccer Slam, gab's das auch für die PS2? Ich glaube schon, ist das nicht aus der Generation? Also ich wollte einfach nur generell sagen, dass diese Action-Fußballspiele, die ich lustig finde, jetzt Soccer Slam, von mir aus auch Mario's Football oder Ja, das sind ja die gleichen Leute, die Sega Soccer Slam und Mario Strikers gemacht haben. Oder auch von mir aus FIFA Street. Das ist eigentlich ein Fußballspiel, wie es mir Spaß machen würde, aber ich bin damit nie warm geworden, weil ich nie weiß, wie man die spielt. Da bin ich, glaube ich, zu blöd für so Action-Fußball. Ja. Es ist das Äquivalent von einem NBA-Jam. So Comic-Fußball. Ja, das Einzige, was ich gespielt habe, was auch cool ist, ist dieses Mario Smash Soccer. Was halt cool ist, weil du natürlich dann diese Extras hast, die genau, wirklich geil sind. Genau, aber das konnte ich nie gescheit spielen. Es ist auch nur Chaos. Die Smash Brothers Melee, ich bin das zu blöd für. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Ja, darf ich auch mal sagen, Smash Brothers Melee ist die überbewertete Scheiße. Lass alles raus. Die wirklich, nee, das ist so kacke. Yeah, now you're talking. Die finden's nur gut, weil diese ganzen Nintendo-Charaktere, die alle schon so profillos sind, alle zusammengeklumpatscht werden. Ihr kriegt einen scheiß Move. Wirklich, das ist eine Frechheit. Dass das Leute gut finden. So, jetzt höre ich auch auf. Muss ich echt mal sagen, ganz ehrlich, habe ich noch nie verstanden. Komm, wir sagen noch schnell, dass Naruto auch doof ist. Nee, Naruto finde ich ja ganz cool. Ja. Ich bin ja da wenigstens ehrlich. Oh, bei allen Sachen, wo wir böse E-Mails kriegen, kriegen wir dafür wahrscheinlich den bösesten. Was? Ihr habt Smash Bros. Beleidigt? Da ist doch Kirby mit dabei. Und Kirby. Kirby ist ihr habt es nur nicht verstanden. Übrigens, ich will, nachdem ich das alle mal schon angekündigt hatte, ich will ein Coming Soon machen, Kirby's Dreamland. Ja? Ja, ich sehe schon, ein Kürbis und eine Denkblase. Ja, fertig. Natürlich. Coming soon. Ja, so der Kürbis sitzt am Strand und träumt einfach vor sich hin. Das ist Kürbis Dreamland. Das Gute ist, du kannst mir sogar ein Gesicht schnitzen. Also wahrscheinlich, ja, er ist fröhlich erstmal und dann... Mache ich irgendwann. Also gut, Sportspiele auf der PS2. Wir hatten gerade drüber geredet, als du draußen warst, kurz Simon. FIFA PS, natürlich der... Deswegen bin ich ja raus. Genau, der Anspruch, der da immer auf Realismus hingegangen ist. Okay, kannst jetzt noch schnell Tennis machen, dann hole ich mir noch einen Kaffee. Ja. Nein, ich will auch nicht über Tennis reden. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was für Tennisspiele dort erschienen sind. Das einzige Gute, weiß ich nicht, es gab Smash Court Tennis. War das PS1 oder 2? Das war PS1, glaube ich. Ja, dann okay. Und danach kam Virtual Tennis und das war Dreamcast. Stimmt. Virtual Tennis kam, glaube ich, auch auf PS2. Aber es gab auch ein Virtual Tennis für die PS2. Ja. Ich habe es auf dem Dreamcast sehr gerne gespielt, aber PS2, whatever. Also, ich glaube, das war die beste Serie. Kann aber sein, dass die im Nachhinein dann nicht mehr so gut war. Also später, die späteren Releases. Ja, das finde ich mir, das ist das nicht Greifbare leider bei Sportspielen. Das ist verglichen sogar mit den Ego-Spielen auf PS2, das Genre, was du wenigstens, wo du sagen kannst, geh zurück, weil das war das Nonplusultra-Spiel, was du machen konntest. Weil die leben auch von Grafik und Ballphysik und was auch immer dann mit dazu kommt und es gibt 8 Milliarden von den MLBs und Madden, NFL und FIFA und PES-Teilen, dass du nicht wirklich dahin gehen kannst und sagen kannst, das war das, woran du dich noch erinnerst. Zwei Sachen, die ich in der Form mit reinschmeißen würde, wären zu einem Def Jam Vendetta, falls du das mal gespielt hast, als das können wir eigentlich auch als Beat'em'up bezeichnen. Warte mal, ist das... Das ist aber nicht das mit den pulsierenden Hintergründen. Nee, das ist der dritte Teil mit den pulsierenden Hintergründen auf der Xbox. Das war ja, weil das ist schon zu neu noch. Ja, ich habe das dort mit reingetan, Sport. Man kann es eigentlich hier unter die Beat'em'ups mitnehmen, weil Def Jam Vendetta ist ein Wrestling-Spiel an sich, was aber mit Rappern dann gemacht wurde. Ich kann mich auch erinnern, ich habe es nie gespielt, aber ich weiß schon, dass das irgendwie auch ganz cool also war. Also für Wrestling-Fans, es gibt ja mittlerweile die SmackDown vs. Raw-Reihe, die eigentlich als einzige noch so richtig vorherrscht, die leider unter Wrestling-Kennern als recht mittelmäßig ist die eigentlich, ne? Weil die hat leider gameplaymäßig ist sie nicht so dolle, die macht immer marginale Verbesserungen, selbst im aktuellen Teil, der ist ganz nett, aber jetzt nicht allzu berauschend. Def Jam Vendetta basiert auf den N64 Wrestling-Spielen, die es gegeben hat. Da gab es WCW Revenge oder NWO vs. The World, WWF No Mercy und so weiter. Das waren Wrestling-Spiele, die eine perfekte Engine gehabt haben, wo du dann, die hatten ein tolles Grappling-System, da war das super ausbalanciert. Die Leute, die Spiele gemacht haben, haben dann auf der PS2 und der Xbox, die haben die Lizenz nicht mehr gehabt, haben sich aber eine Def Jam Lizenz geholt. Das heißt, die haben diese Wrestling-Spiele gemacht mit Hip-Hopern. Mit Hip-Hopern gemacht. Ja, genau. Du hattest also dann nicht mehr den Ring oder was dort gewesen ist, sondern das waren Rapper, die sich in irgendwelchen Clubs oder sowas geschlagen haben. Aber die hatten diese ausgefeilte Wrestling-Engine, wo du die Griffe machen konntest und Konter machen konntest und so weiter. Und das ist echt ein tolles Ding, was auch wirklich mit dem dritten Teil dann verloren gegangen ist. Der war ja mehr bisschen traditioneller Beat'em'up, hatte nicht mehr dieses richtige Wrestling-mäßige herumlaufen, die Griffe waren nicht mehr so gut, aber Teil 1 und Teil 2 auf der PS2, super Dinger. Ne? Def Jam und Five for New York. Ich habe bei Royal Rumble fürs Mega Drive, das war mein letztes Das war das letzte, wo du aufgehört hast, 92. Das fand ich aber geil. Das war geil. Das hat voll Spaß gemacht, so, wenn du so ein Royal Rumble hattest und dann alle immer mehr reinkamen, super, aber nie wieder gespielt. Dann kommt dein Kumpel im Royal Rumble rein, läuft auf dich zu und den schmeißt du gleich raus. Ja, dann, genau. Dann musst du warten bis zum Ende. Hui! Ja, schön. Das ist immer sagt. Und das andere Sportspiel, das war einer meiner Launch-Titel, für mich auch eins meiner Lieblingsspiele, nicht so gut wie Tony Hawk's 2, aber Tony Hawk's 3 habe ich, glaube ich, bis zur Vergasung gespielt. Ey, das fand ich auch super. Ich dachte, der zweite wäre der einzig wirklich gute gewesen. So. Ist er eigentlich auch bei vielen anderen, aber ich habe keine Ahnung, wie man jetzt den dritten so Monster-Scheiße finden kann. Eine Kritik war immer, dass die Levels ein bisschen blöd gestaltet sind, so von wegen, man kann viel über Wiese fahren oder sowas. Wo der, aber das ist für mich kein, also ich weiß auch nicht. Oder nee, warte mal, oder waren es auch vielleicht, also im zweiten gab es Manuals, damit konntest du über Flatland fahren, um Kombos zu verknüpfen. Und dann beim dritten gab es die Inverts, nee, was war denn da neu? Das kam wieder ein Element dazu, wo es zu billig wurde für viele Leute, Ansicht nach. War es das, dass man kurz das Pad in die das Board in die Hand nehmen konnte und dann das war beim Vierer mit dem Board in die Hand nehmen. Also ich glaube im dritten kam dazu, dass du so im zweiten konntest du überall Kombos machen, nur sobald du in eine Halfpipe gefahren bist und bist da drin wieder gelandet, war der Kombo zu Ende. Und als neues Element kam im dritten hinzu, dass du bei der Landung einen Revert machen konntest, das heißt eine Drehung um 180 Grad und dann konntest du wieder ein Manual machen und hast den Kombo weitergemacht. Und so gab es gar keine Kombo-Grenze mehr. Das heißt, du konntest quasi unendlich Kombos machen. Und das war ja das Ding bei 2, dass es so knifflig wurde im Laufe der Zeit, noch was dran zu hängen. Genau, und beim ersten sowieso. Da beim ersten war es noch nicht vorhanden, beim zweiten... Das hat auch meiner Meinung nach die perfekte Balance. Also ich habe den zweiten so sehr wie kein Skateboard-Spiel gespielt. Ey, den wirklich ganz viele Leute, also selbst heute, glaube ich, würde man den sehen. Ey, Entschuldigung, ich mache mein Handy gleich aus. Ich wollte nur gerade weiter. Selbst heute würde man den sehen und wüsste noch, genau, das war hier die Rampe und dann springen, dann auf die Seite von diesem Ding entlangsliden, dann wieder runter auf die weiß eben, ich nicht, was dann eben, da war. Man kennt noch den Weg, den man damals im Kopf hatte, als man gespielt hat. Genau, ich habe das alles noch im Kopf. In der Schule springst du erstmal rechts an die Wand, damit du die Glocke mitnimmst, dann bist du auf der Rail oben, dann springst du auf die Häuser drauf, landest hinten dann, wenn du diese Rail grindest, geht die Tür in der Schule auf, wo du rein kannst und dann kannst du oben den Korb berühren und so weiter und so fort. Ist auch lustig, wie wenn man einfach schöne Lines ausprobieren will, wie sich diese Tasteneingaben verselbstständigen, weißt du? Dieses X gedrückt halten, loslassen, dann schräg drücken plus Dreieck für Grind und weißt du, wie das dann, wenn man das jetzt nochmal aufschreiben müsste aus dem Gedächtnis, was man da alles drückt, ey, ich krieg's nicht hin, aber du hast es dann so automatisch gemacht. Ja, man könnte es jetzt nochmal kurz üben und wäre dann sofort wieder drin in dieser alten Routine, das ist super. Ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir, weil einer der Gründe, ich muss mich sehr, sehr stark gewöhnen an Tony Hawk 3 auf der PS2, ich hab's auch ohne Ende gespielt und dort millionenfache Tricks gemacht dann irgendwann. Auf dem PC konnte ich mir auf dem Gamepad selber die Steuerung legen, wie ich sie haben will und ich fand immer, weil es auf der PS2 zwar nicht zu ändern ging, die Tastenbelegung war falsch. Och. Weil dort hattest du, ich musste das PS2-Pad, ich konnte das nicht so halten, sondern ich musste meinen Zeigefinger oben drauf legen, damit ich gleichzeitig springen kann und grinden kann in der gleichen Sekunde. Okay. Ja, das musste ich wahrscheinlich auch. Yeah, aber also mit dem Daumen gesprungen, dann oben mit dem Teil vom Daumen den Kickflip gemacht und wenn ich den Kickflip dann habe, damit ich mich gleichzeitig drehen und den Grind drücken kann mit der Innenseite des Zeigefingers. Ich fand, auf dem PC hatte ich mir das anders gelegt, da hatte ich die Kickflips auf der anderen Seite, aber ich hatte immer Krämpfe nach jedem Spiel auf der PS2. Ja, was nichts aber dagegen spricht, ich habe Tony Hawk 3 ohne Ende gespielt und ich fand, die Serie hat abgebaut dann mit dem vierten, der war nicht mehr so spannend, Tony Hawk Underground gab es später, das war okay. Das typische Ding, so einfach zu viele Sachen rausgehauen und immer mehr das Originalrezept verändert. Jedes Jahr kam einer, jedes Jahr. Und das ist doch schon ein Indiz dafür, dass eine Serie zu Tode geritten wird und Tony Hawk ist ein super Beispiel dafür. Also 4 lässt man wohl auch noch als gutes Dings durchgehen, aber dann hat's echt aufgehört. Dann kam Underground 2, American Wasteland. Ja, American Wasteland, Tony Hawk's Project 8. Ich habe gerade heute mit der Post gekommen, Tony Hawk Shred, aber ohne Brett. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Es funktioniert nicht ohne Brett. Da liegt auch eins unten bei Uke. Ja, aber das ist eins von den alten Sachen. Das ist, glaube ich, das Redaktionsbrett. Das will ich mir jetzt, da habe ich auch jetzt keinen Bock drauf. Ich wollte es nur sagen. Ey, Moment mal. Das ist auch so, das ist ein guter Indikator, ob Sachen gut sind oder nicht. Ob das wenn hier sie noch nach liegt. 3 Monaten noch bei uns liegen, dann sind sie schlecht. Bei uns liegt jedes Tony Hawk Ride Board liegt halt noch da, weil es keiner will, weil es Kacke ist. Und ich meine, das ist wirklich ein guter Indikator, ohne Scheiß. Bei uns verschwindet alles, was auch nur annähernd irgendwie nützlich ist. Was wollte ich denn sagen bei Tony Hawk? Was Project 8 war, das 8. dann halt das auch. Das 8., ja. So, und danach kam Proving Grounds, ne? Ach ja, tatsächlich, was sich ein bisschen an Skate angelehnt hat, oder? Ganz genau, und das ist das, wo es den Agro-Push gab. Weiß ich nicht. Ja, ich kenne mich da noch so ein bisschen aus bei Project 8. Da haben sie es so ein bisschen mit Zeitlupengedöns versucht. Weißt du, mit diesem, mit beiden Sticks bewegst du die Füße deines Skaters in Nahaufnahme und in Zeitlupe. Ja, ich erinnere mich. Das war so das neue Feature, was ganz nett war. Und danach kam Proving Ground, wo du drei verschiedenartige Skater haben konntest. Entweder den Acro-Skater, den Style-Skater oder sonst irgendwas. Und den, der eine konnte bauen. Genau, den Rigger oder so. Stimmt, so war das. Und das ist echt, also das ist der Tony Hawk's Teil, den vergisst man als allererstes, Proving Grounds. Also ich habe ihn noch nicht mehr im Kopf. Ja, ich weiß noch American Skateland, weil er so dumm war. Aber das war auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, ey, wie unauffällig ist das denn gerade? Oder wie schlecht das wahrgenommen wird. Ich hatte auch so unglaublich wenig Bock drauf. Also ich kann gar nicht sagen, wie wenig Bock ich auf Proving Grounds hatte. Es ist so traurig, wie speziell die Serie. Ich hätte nie gedacht, dass ich keinen Bock mehr auf Tony Hawk haben werde. Ja, also ja, aber das total ist schade. Tatsächlich ganz schnell ausgelutscht, das Thema. Da kann ja vielleicht nicht mal der Entwickler was für, sondern einfach das Thema reicht nach drei Teilen spätestens. Brauchst keine 10 Teile und 2 Serien. Also siehst du genau das gleiche wie bei dem Musikspiel aktuell. Also so, ey, Guitar Hero Warriors of Rock ist draußen. Oh, okay. Da kommen wir im nächsten Teil auch nochmal drauf. Konami sich heute wahrscheinlich noch den Arsch weg ärgert, dass sie aus Guitar Freaks nichts gemacht haben, obwohl sie 4 Jahre Vorlauf hatten. Ja, wird ja keinen interessieren hierzulande. Nö, Plastikgitarren, wer will denn das? Wer kauft so einen Mist denn? 3 Knöpfe, aber jetzt das ist viel zu kompliziert. Genau das habe ich mir auch bei Guitar Hero gedacht. Also ich hätte gesagt, ja gut, Konami bringt das Zeug hier nicht in Deutschland raus. Da wärt ihr ja schön blöd. Da würdet ihr nur Verluste machen, weil hier in Deutschland kaufen das die Leute ja nicht. Das sind ja alles Biedermeier. Hätte ich gesagt. Du hättest auch wahrscheinlich recht gehabt. Aber also Guitar Freaks war ja echt so ein Ding. Das hätte sich, glaube ich, hier auch deswegen am Anfang nicht verkauft, weil da war noch eine andere Zeit. Ja, so. Es war dann halt später die richtige Zeit. Und dass dann aber nicht Konami auf die Idee gekommen ist, ihre Lizenzen alle nochmal zu verwursten oder zumindest so. Zumindest ganz schnell so. Ja. Und dann kam wie ist das? Guitar Rock Revolution kam danach doch, ne? Was so wirklich super schlecht von Guitar Hero kopiert war. Ganz echt, schlecht, ganz komisch. Ich habe das damals Wir später dazu. Kommen wir später dann dazu. Weißt du, wie ich Sehnscheidenentzündung bekommen habe, als ich versucht habe, einen der Guitar Freaks Tracks, der mir sehr gut gefallen hat, blind zu spielen. Habe ich dann 3 Stunden daheim blind versucht, immer so blind zu spielen. Hat auch ein bisschen geklappt, aber ich hatte da zum ersten Mal Sehnscheidenentzündung. 3 Wochen flach gelegen, mein Arm. Was so krass war, das habe ich noch nie erlebt, so eine schlimme Geschichte. Das tut so weh. Boah. Absolutes Hardcore-Zeug. Ja. Ich habe hier noch aufgeschrieben, da brauchen wir einfach gar nicht ins Detail zu gehen, weil da haben wir 5 Stunden schon drüber geredet, über die Rennspiele. Auf PS2 nur kurz mal ein bisschen was reinschmeißen, Ridge Racer 5, Launch-Titel. Mhm. Geiles Ding. Ja. Sägezahnkanten, aber das hat Spaß gemacht. Weil wir doch vorhin auch über die Leute gesprochen haben, die PS2 am Anfang hässlich fanden oder zumindest die Spiele, die sie auf dem Bildschirm zaubert und so. Da war ich immer so ein harter Ridge Racer 5-Verfechter. Ja, ist schon ganz schön flimmerig und so und ein paar die deutsche Version hat ja sogar noch fette Balken gehabt und gequetscht. Ja, oh, und langsamer. Ich spreche. Ja, und langsamer, genau. Das war das größte Problem, ja. Schlechte PAL-Anpassung, ey. Ich hab's noch auf Japanisch. Ja, genau. Das Einzige, was ich mir auf Japanisch zu Hause behalten habe. Ja, aber was ich sagen wollte, ich mochte den Look, ich mochte, dass es so flott war, ich mochte, wie die Autos aussehen, die Strecken und Musik. Auch so kleine Musik war auch geil. Und so kleine Details, dass man in das Auto reingucken kann und dann sieht man die leuchtenden Armaturen. Das hat mich begeistert irgendwie, weil ich sowas vorher noch nie gesehen habe. Da habe ich gedacht, boah, das ist echte PS2-Power, wenn man die Armaturen sehen kann. Ja, es hat die Tradition mit begründet. Also das war genau das Gleiche, wo wir die PS3 das erste Mal in der Redaktion hatten, da hattet ihr ja die gerade von Sony, glaube ich, geholt, du und Budi, Simon, da wart ihr zu Sony gegangen. Ja, ist gegangen. Schon wieder eine Weile und, her. Und ich durfte mich dann, hier Gregor, setz dich mal ran und spiel mal Ridge Racer. Oh, Ridge Racer, yay. Ja. Und dann siehst du das auf dem Full-HD-Fernseher. Also es ist schon dieses geile Gefühl, die neue Sony-Konsole und das neue Ridge Racer. Was ja, ich will auch beim nächsten PS-Teil will ich auch wieder ein Ridge Racer. Ja, ich mag das, diese Serie verbindet sich für mich komplett mit dem Launch von der neuen PlayStation. Es wird auch wirklich Zeit, finde ich. Also du hast eben seit Ridge Racer 7 nichts mehr gehabt. Ich habe sogar die Demo mir nochmal runtergeladen, weil ich es zu Hause nicht habe, mir eine neue PS3 geholt und die Demo spiele ich sogar ganz gerne. Es gibt mittlerweile sogar einen 3D-Patch für Ridge Racer 7. Das heißt, wenn man einen 3D-Fernseher hat, kann man es in 3D spielen. Wenn man einen 3D-Fernseher hat. Und wenn man hat, aber bei Rennspielen macht es wirklich Sinn. Ja, bei Wipeout und Ridge Racer, das werden, glaube ich, ganz geile Sachen. Thank you. gut, Ridge Racer ist ja auch, könnte man auch ewig drüber reden, wie die abgekackt sind im Laufe der Zeit. Ja. Also von der Qualität der Serie. Habt ihr schon? Ja. Haben wir auch, sehr, sehr groß. Okay. Ja, ich fand ja Type 4 fand ich geil und Ridge Racer fand Ridge Racer ich auch super. Ridge Racer ist mein Lieblingsteil von allen. Unterschätzt, möchte man fast sagen. Auch sehr, sehr super Soundtrack, tolle Strecken, ja. Sehr, sehr gut. Aber jetzt müssen wir auch nicht... Egal. Fiel mir nur ein. Ja, der andere ganz große Racer, da hatten wir auch, werden wir, glaube ich, nochmal dran. Wir müssen irgendwas machen, wenn Gran Turismo 5 endlich mal da ist. Ja, ob wir einen Beitrag dazu machen oder da müssen wir eigentlich einen Beef oder einen Rennbeef oder irgendwie sonst was dazu anstellen. Wir müssen Gran Turismo 5 irgendwas machen. Aber 3 und 4, speziell der dritte Teil, glaube ich, auch einer der Haupt-Selling-Points für die PS3 für lange Zeit lang. Leute haben sich eine PS3 gekauft, Gran Turismo 3, ein Lenkrad und sind dann verschwunden für ein paar Wochen und haben nichts anderes mehr gespielt. Also auch ich glaube, heutzutage würde ich da auch sagen, ey, grafisch hat sich da auch wieder einiges getan, aber die Faszination, die damals Gran Turismo 3 ausgelöst hat, auch einer der Hauptgründe, warum PS2 dann eben wirklich so richtig reingehauen hat. Ja. Eines der ganz, ganz großen Dinger. Gran Turismo 3. Habt ihr denn Burnout schon gehabt? Burnout hat ja auch eine ziemliche Veränderung im Laufe Burnout, der Burnout haben wir auch speziell im Cast eben nochmal drüber gesprochen. Ich habe die hier nochmal reingeführt, weil das auch für mich dann die sozusagen die Mischung zwischen Ridge Racer und Gran Turismo war. Gran Turismo, ich mochte nie den realistischen Anspruch und ich sage es auch immer wieder gerne, Burnout 3 ist mein liebstes Rennspiel aus der Ära. Ich habe den Takedown-Modus, der neu dazugekommen ist. Ich habe den nie online gespielt, man konnte es zwar online machen, ja. Es gab aber einen Counter drin. Ich habe nach ein paar Monaten drauf geguckt, ich hatte 2.500 Takedowns. War das bei, also es war so, dass mit Takedown, was der dritte war, oder? Fing es an, dass man auch in Gegner reinfahren konnte, die vor einem waren und man ist aber nicht mega langsam geworden, so wie noch in Teil 2. Weil Teil 2 war da echt ziemlich realistisch, gerade im Vergleich. So. Teil 1 und Teil 2 hatten eben sofort, wenn du irgendwo reingefahren bist, da bist du gecrashed, auch wenn du hinten reingefahren bist. Bei Teil 4, glaube ich, glaubst du das erst. Bei Teil 3 war das nämlich auch. Bei Teil 4 konntest du die wegschieben, dann hinten. Teil 3 hatte für mich aber die perfekte Mischung einerseits aus die Fahrbalance hat gut gestimmt. Du hattest die Takedowns, waren die Dinger, wo du die anderen Autos an die Wand drücken kannst und das ist die Kamera so matrixmäßig rumgeschwenkt. Den und fand wieder ich zurück. Auch, glaube ich, am geilsten. Das also ich fand den zweiten super und dann der dritte war dann so, also die Takedowns Der dritte ist für mich der Höhepunkt der Serie. Nach dem vierten, da konntest Revenge du die Autos wegschieben, aber da war auch, die Farben waren nicht mehr da und der Crash-Modus war nicht mehr vorhanden. Der war im dritten noch richtig am besten ausgebaut. Ja, vor allem darfst du nicht vergessen, dass ja auch dann, ich glaube, es war Revenge, was der vierte war, oder? Ja, Revenge war der vierte. Dass sie dann ja auch diese Open-World-Scheiße gemacht haben und man dann eigentlich mit einem Auge die ganze Zeit auf der Map war. Okay, das war Dings of Paradise mit dem fünften. Das war Paradise, stimmt, genau. Der fünfte. Okay. Genau, Revenge war nochmal auf der PS2 und auf der Xbox, aber auch nicht mehr so dolle leider, fand ich. Also ich mag ja so Open-World-Kram. Ja, die Idee also ist aber besser nicht, als dann die Ausführung. Okay, da. Ja, nicht generell, aber halt diese für mich war in so in diesem Arcade-Racing-Sektor immer so ein kleiner Battle zwischen Midnight Club und Burnout, wobei Burnout natürlich viel populärer war, aber da gab es ja auch Midnight Club 3 Dub Edition oder sowas, war ja auch so die Ära und die Generation und ich fand die immer ganz geil, weil klar, am Anfang fährst du halt nur die Checkpoints ab und bist vielleicht jetzt nicht unbedingt besser als die Gegner, aber je besser du die Stadt kennenlernst, desto geiler kannst du dann halt Abkürzungen suchen und es ist nichts geiler, als wenn du jetzt unter einer Unterführung durchfährst, springst die Treppe draußen wieder hoch und landest direkt noch vor dem Gegner, der eine andere Route genommen hat. Weißt du, dieses krasse Verfolgungsjagdgefühl oder... Es ist schon, wenn man ist schon dann cooles halt so Zeug. Ungefähr eine Ahnung von der Stadt hat, in der man rumfährt, dann ist es richtig fett und dann macht es auch eigentlich schon mehr Spaß als diese statischen Strecken, finde ich. Wobei es ja, du hast recht, nur heutzutage ist es ja dann eher so wie bei Test Drive Unlimited, dass man halt dieses riesige Areal hat und sich das eigentlich gar nicht mehr alles einprägen kann. Das ist jetzt gerade, ich spiele ja gerade Need for Speed Hot Pursuit so und also den neuen und da ist es ja, da ist es so ein bisschen halb. Also es gibt Abzweigungen, wo man halt weg kann aus der normalen Strecke, aber im Grunde ist es halt eine riesige Welt und fest abgesteckte Strecken. Und ja, du magst es nicht. Ich persönlich mag es aber lieber, weil ich Unlimited und so dieses frei rumfahren. Ich pflichte dir dabei, Simon. Ach so. Also ich hab meinen Spaß gehabt mit Burnout Paradise mit der offenen Welt, aber ich vermisse es, dass du wirklich auch konkrete Strecken dann wieder hast. Ne? Das fand ich an den alten Need for Speeds zum Beispiel so geil. Du hattest dann eben Punkt A nach Punkt B und es war eine Strecke und du hattest nicht alles, dass alles miteinander verbunden und verwoben sein muss, sondern du hattest immer dieses auf dieses Erlebnis perfekt abgestimmte Stück. Ob es ein Rundkurs war, ob es da gewesen ist und nicht irgendwie dieses Wischiwaschi, okay, wir bestimmen, da ist der Anfang und da das Ende und da hat die Strecke keinen Charakter mehr. Na, und das vermisse ich jetzt bei, ich finde Burnout Paradise gut, aber so ein klassisches Burnout mit richtigen Strecken, mit richtigen, ob es jetzt Rundkurse sind oder abgesteckte von A nach B Punkte, das gibt es leider nicht mehr so in der Form. Na, und das vermisse ich, weil das um Zeiten fahren, Leute wegknallen, irgendwie die Strecke auswendig kennenlernen. Ja, es geht auch das Markante der Strecke dann weg. Der Charakter der Strecke verliert sich ja, wenn man sie wahlloser macht und auch verschiedene Abzweigungen und dann andere, kannst du plötzlich nach links fahren, dann ist eine ganz andere Strecke. Das, wenn ich dann denke an Ridge Racer, wo man, weißt du, jede Kurve erkennt, einfach nur, weil es so, halt, weil man nur diese Strecke auch nur hatte, gerade in 1. Du weißt genau, wo ist der Scheitelpunkt der Kurve, wo muss ich vom Gas gehen, wo muss ich bremsen und so weiter. Du kannst dann auch bei jeder Kurve sagen, boah, die mich ist aber verdammt geil gefahren. Obwohl es bestimmt nur Millimeterarbeit war, merkst du, ob du die besser gefahren bist oder nicht. Und das ist halt bei so anderen Rennspielen nicht so. Ich bin ein Time-Trial-Junkie bei solchen Sachen. Und wenn ich dann irgendwo dann wirklich ein paar hundertstel Sekunden wegkriegen kann und sage, geil, jetzt bin ich da richtig durchgefahren, das ist super. Genau, und du wartest dann schon, und dann bist du schon so aufgeregt, während du noch mitten im Rennen bist und denkst, das wird eine gute Zeit. Ja, und wenn du dann die letzte Kurve versaust, dann kotzt du wie Sau. Das ist der Klassiker. Ja, das wäre die Gottzeit geworden und ich baue hier Scheiße. Das ist so schlimm. Das ist der falsche Cast dafür, aber hat jemand von euch Porsche Challenge auf der PS1 gespielt? Ja, ein bisschen. Ja. Nee. Habe ich geliebt auf der PlayStation 1. Need for Speed Porsche habe ich gespielt. Ja, nee, Porsche Challenge von Sony. Moment. Ja, ich meine auch Need for Speed Porsche. Ja, schade. Porsche Challenge, ich mein, was Porsche Challenge von Sony selbst gemacht. Das Spiel, das war super. Aber egal. Vielleicht hätte ich ja mal einen gefunden, der es auch gespielt hat, außer mir. Rennspiele, wenn ihr weiterhören wollt, Rennspiel-Cast ist verlinkt, 5 Stunden lang. Also, ja, okay. Haben wir da denn auch über Hot Pursuit geredet? Ich bin mir nämlich nicht sicher, Du warst ja nicht dabei, aber wir haben, glaube ich, alle drüber geredet. Okay. Ja. Oder? Hatten wir? Jo. Ich weiß, wahrscheinlich. Also ich glaube, das ist nicht so ausführlich wie du. Speed nämlich nicht genannt haben wir so auf jeden Fall Hot Pursuit. Also wenn, dann haben wir, jeder weiß, dass Hot Pursuit das beste Need for Speed ist. Ja, kann man echt so sagen. Also bisher, das kann man echt so sagen. Ja. Schon hat am meisten von allem. So. Stealth. Um einmal, ich wusste nicht, wo man diese Spiele sonst vernünftig einkategorisieren kann, weil die sind doch schon was Besonderes. Und dann unter den Tactical Espionage Action oder Stealth Action oder wie man es auch immer nennen will, das quasi ja mitbegründet wurde, auf der PlayStation 1 durch Metal Gear Solid, wurde jetzt auf der PS2 durch eine Handvoll Spiele nochmal richtig groß und richtig populär gemacht. Hier in dem Fall speziell, wenn wir schon bei Metal Gear Solid 2, was meiner Meinung nach den besten Trailer oder den besten Trailer gehabt hat, den ein Spiel je gehabt hat. Was war eure erste Reaktion, als ihr Metal Gear Solid 2 den Trailer gesehen habt? Jetzt will ich Emotionen und nicht einfach Schulterzucken. Ich muss dazu sagen, dass ich habe ihn gesehen, war das die IFA oder die IMA oder die Gamescom, gab es damals noch gar nicht, vielleicht war es auch die ICTS, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe ihn mir zweimal halt am Stück auf so einer Leinwand angeguckt und fand ihn flashig. Das Problem war nur, dass vorher auch, da waren wir noch bei der Fun Generation und der Trend war beim OPM und bei der PlayStation gab es auch Leute und die haben ihn vorher gesehen und haben uns dann schon so, aber so mega alles erzählt und waren so übertrieben begeistert und waren so richtig geflasht, dass das dann schon meine ganze Euphorie schon weggegangen ist im Vorfeld, weil ich mir gedacht habe, oh geil, und dieser Nebel, wenn du bist ja in diesem Gang und schießt, also, und dann triffst ein Rohr und es strömt Nebel aus und das waren ja alles so Sachen, es gibt eine Waffenperspektive, so diese ganzen, da war ja so viel Neues drin. Du kannst Melonen kaputt schießen? Ja. Das hat mich auch begeistert. Das war super. Also muss ich auch sagen, den Trailer fand ich damals auch sehr geil, aber da gab es ja noch nicht diese Netzgeschichten, du hast ihn halt gezeigt bekommen oder auf einer Messe gesehen oder halt nicht, ja. Was eigentlich schade ist, weil heute würde man sowas viel mehr feiern können. Ja, natürlich. Macht man ja auch. Macht man auch in der Hinsicht. Und viele Sachen, also Metal Gear Solid hat ja auch eben auch schöne Trailer dann gesetzt. Den Effekt, den der Zweier damals gehabt hat, wenn man den zum ersten Mal gesehen hat. Das war eines der Spiele, ähnlich wie bei den Dreamcast, wo ich vorher nicht gedacht habe, Leute, das ist nie im Leben Echtzeit. Ja, man hat es nicht geglaubt, dass schön gefaked, alles. Aber okay, Renderzeug kann ich mir auch angucken. Und dann kannst du die Hand dran anlegen. Ich habe mir extra Zone of the Enders aus Japan importiert, damit ich die Metal Gear Solid 2 Demo habe. Und Alter, Was war denn nochmal die Demo? Wie lang ging die denn? Die, die Tanker-Episode war die Demo. Also der beste Teil des Spiels sozusagen. Ja, stimmt schon. Das war schon der beste Teil. Naja. Echt, mit euch mache ich keinen Metal Gear Cast, ne? Also, ich bin bei Metal Gear Cast dabei. Du bist also dabei, aber mit Trant nicht. Ey, Trant, du bist ja... Ey, Trant fand ja auch eins nicht gut. Du Party-Pooper. Der destruktive Trant. Alles scheiße. Transstruktor. Haut alle Stimmung kaputt. Nee, Metal Gear Solid 2 war, ich vergleiche es auch immer gerne mit so die Vorfreude auf Matrix Reloaded. Ne? Weil Matrix Reloaded hatte auch einen super Trailer gehabt, hat mich nach Matrix 1 sehr gefreut. Ähnlich, Metal Gear Solid 1 war eins meiner Lieblingsspiele auf der PS1, 15 Mal durchgespielt oder sowas. Japan, US, deutsche Version einmal, weil ich musste mir die Synchro einmal geben. Ja, ganz, ganz schlimmes Zeug. Aber Metal Gear Solid 2 hat mich so sehr drauf gefreut und es war geil im Vorfeld. Ne? Die Technik war gut, die Story wurde gut weitergeführt, eben dieses typische Stealth-Gameplay war auch gut gewesen mit den Änderungen, die es gab, dass du aus der Ego-Perspektive schießen kannst. Aber diese ganze Geschichte, dass Solid Snake eben durch Raiden ersetzt wurde, hat bei vielen kleinen Schalen Nachgeschmack gelassen. Ja, sorry, ist auch komisch. Ich meine, ist ja so, die meisten haben Metal Gear Solid 1 gespielt, also 3 im Grunde halt, also nicht die MSX und so Version, sondern halt das Richtige für die PlayStation und haben ihn gerade erst kennengelernt, den Charakter, und dann wird er ausgetauscht durch so einen, der war halt blass, der war androgyn, der war ein bisschen langweilig und vor allen Dingen, der war so weinerlich, der war Emo, bevor es Emo gab. Und das ging halt allen auf den Sack. Ich meine, man hatte ja diese Codec-Gespräche und bei Snake war das so, ja, kenne ich alles, war das nicht das und das und so. Ja, ich gehe jetzt alle rauchen. Was ist das? Was ist ein Abzug an meiner Waffe? Was kann ich damit tun? So, der war so, okay, du bist einfach zu blöd für den Job, so. Das ging, ich fand die nicht schlimm. Nee. Aber nee. Ich muss sagen, ich hätte lieber weiter mit Snake gespielt. Ja, es ist die Erwartungshaltung, die aufgebaut wurde. Alleine, weil eben der Trailer hat die Stimmung gesetzt. Die Musik jetzt von Harry Gregson Williams, Filmkomponist, hat auch das Metal Gear Theme perfekt umgesetzt, so dass du richtig die Epic da nochmal. Das ist eh ein geiles Thema. Also das ist ja so gut. Ich krieg da auch jedes Mal wieder Gänsehaut. Es gibt wie echt das Halo-Thema. Ey, das wäre doch auch mal. Nee, es füllt keinen ganzen Podcast. Oder eigentlich doch. Also die krassesten Game-Soundtracks, weil damit könnte ich elf auch Podcasts wieder füllen. Ja, also wirklich. Bitte? Also nicht nur Rollenspiele. Ja, ja. Nee, ich hab von alles, von allen Musik. Also Halo, Fable ist ja auch von Danny Elfman. Oh, er hat auch schön. Oder Musik. Ja, Metal Gear zähle ich da auch gerne dazu. Das sind lauter so Dinger, wo ich richtig Gänsehaut krieg, weißt du? Wenn, ja. Ja, genau, halt der machen wir irgendwann mal, oder? Ja. Nee, machen wir. Wir hauptsächlich Musik spielen und uns die halt anhören und dann so die Erinnerungen noch eben, kurz. Eben, genau, oder wir hören sie hier direkt und sprechen dann einfach dazu. Und das passt, glaube ich, eigentlich ganz gut. Ja, aber du hast absolut recht, das ist so richtig Gänsehautmusik dort gewesen und einfach auch die erste Stunde des Spiels auf dem Tanker ist auch genau das, was man erwartet hat, dass es fortgeführt wird. Es hat sich auch super gespielt. Die Geschichte mit Raiden war eben ein kleiner Bremser der Euphorie, nicht ganz so extrem wie bei Matrix Reloaded, der richtig scheiße geworden ist nach den ersten paar Minuten, fand ich, wo der Trailer viel mehr versprochen hat, als dann gehalten wurde. Ich habe den zuletzt nochmal durchgespielt vor einiger Zeit, in Vorbereitung damals noch auf Metal Gear Solid 4, habe ich nochmal mir alle gegeben. Und Metal Gear Solid 2 ist spielerisch immer noch ein ganz geiles Spiel, finde ich. Also wenn du die weinerliche Scheiße ein bisschen ausblenden kannst und ja, dann... Ja, das ist ja Geschmackssache. Ich fand's... Ja, aber also rein, was dort an Ideen verbaut wurde, diese ganze Geschichte, dass du Bomben suchen musst und entschärfen musst auf den Plattformen. Was war das eigentlich? Eine Ölplattform? Nee, doch, es war eine Ölplattform, ja. Wo dann Tankerunglück irgendwie dann davor gewesen ist oder dann später die Metal Gear Ray Fights und so weiter oder dich einschleichen in eine Truppenübung und dort Fotos machen von bestimmten Leuten. Da waren die viele, ja, viele cool. Geile kleine Gameplay-Elemente drin, super verbaut, oder? Ja, du hast recht und ich würde das auch alles unterschreiben bis zum letzten Viertel des Spiels, wo halt irgendwie die Drogen offensichtlich schlecht geworden sind. Was? I need Scissors, 61. Ne, einfach, ich weiß gar nicht, worauf du dich beziehst, aber da ist so viel Quatsch, den ich nicht verstehe. Ja. Das ist, ich sag, nackiger Raiden und der Colonel, der komische Sachen dann spielt. Ja, manchmal der Colonel, der dann irgendwie zwischendurch immer anrief und einfach irgendeinen Quatsch erzählt hat, so ja, okay, und dann merkst du irgendwann, der existiert nicht und ist ein Computervirus. Hä, warum überhaupt? Was bin dann ich? Ach, ich bin auch nur eine Simulation, auch fickt euch doch alle. Das war so gegen Ende, war es mir egal, wirklich. Als ich mich mit dem Präsidenten auf diesem komischen, was war das, ein Flieger, ein Jet, wo waren wir da, auf dem Hochhaus, ich weiß nicht mehr, geprügelt hab, nee, da war es mir dann echt nur noch egal. Hört auf mit dem Gelaber, Hör auf zum 80. Mal jetzt sagen, haha, du hast gedacht, es wäre das, es ist aber das. Oh, das ist ja schlecht, das ist ja wohl mal das schlechteste Spiel der Welt. Nein, ich kann's nachvollziehen und ich finde Metal Gear Solid 2 hätte sehr gut gestanden, wenn die einfach, sagen wir mal, 2 Stunden vorher gesagt werden, das ist zu Ende und wir packen nicht nochmal die nächsten 10 Twists oben drauf. Ja, weißt du, was ein geiles Ende hat? 3. 3 hat ein super Ende. 3 ist toll. Einen einstündigen Endkampf mit 1000 Varianten. Das ist ein Ende. Und das ist auch realistisch und glaubwürdig, nachvollziehbar, emotional, all das, was Kojima ja immer will. Aber bei 2 war es mir zu wahllos dumm und auch nicht erklärt. So, das ist wie. Die haben es nachher natürlich versucht aufzufüllen, weil es macht schon irgendwie Sinn, wenn man nachher Metal Gear Solid 4 gespielt hat, was dort abläuft. Irgendwelche Leute. Mag alles sein, aber. Es mag alles sein, aber zu dem Zeitpunkt hat es leider ein bisschen einen kleinen Dämpfer gesetzt. Man kann nicht 10 Jahre warten, bis man was erklärt kriegt. Genau. Und davon sind die dann ausgegangen. Was du aber nochmal erwähnt hast, hier Metal Gear Solid 3, danach, ich habe ein bisschen gebraucht, um mit dem Teil warm zu werden, weil er spielerisch vor allem einiges verändert hat. Du hattest ja nicht mehr diese Codec-Geschichten, die 60er Jahre James Bond-mäßige Story mit supernatural Elementen, die dann noch verbaut wurden, aber Metal Gear Solid 3 ist spielerisch, glaube ich, mit das Beste von der ganzen Serie. Und auch diese einzige Sache, die ich nicht so toll fand beim 3er, ich hätte mir Big Boss noch ein bisschen cooler vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja, ist halt auch, sie ist auch ein bisschen emo. Er ist drauf, so ein bisschen. Und meinst du jetzt ihn oder nee, sie? Ich meine, Big Boss ihn, ist ja dann. Ihn meine ich. Also, okay, ja, also ich nee, the Boss ist ja die Frau. Ah, ja? Das soll nur mal einer verstehen, ey. Ja, ich dachte auch lange Zeit, The Boss und Eva wären die gleiche. Aber weil ich das lange Zeit nicht gespielt hatte. Und da sind 2 Frauen, die blond sind irgendwie. Und ja, ich weiß es nicht. Total merkwürdig. Aber der Dreier hatte spielerisch viele Sachen neu dazugepackt. Big Boss hätte ich mir charakteristisch ein bisschen anders vorgestellt, aber hat eigentlich auch alles gut gepasst. Metal Gear Solid 3 in der Urversion aber viel weniger spielbar als nachher mit dem Subsistence-Update, weil Metal Gear Solid 3 hat leider nicht so gut funktioniert mit der Top-Down-Perspektive, weil wenn du das Radar nicht mehr hast, hast du gar keine Übersicht mehr, wo du mit der Top-Down-Perspektive nichts mehr vernünftig sehen kannst. Ich sowas schon höre, ey. Ja, was denn? Man kann ja halt von oben und so. Ja. Pac-Man-Perspektive. Ja, das finde ich wirklich sehr schön. Ja, ey, Metal Gear Solid ist Pac-Man mit Story. Nicht echt. Ja. Ich hab's schon gesagt, ich muss nicht nochmal anführen. Mir gefällt das überhaupt nicht. Deswegen. Das druckt doch. Ja. Es ist so, ich würde gerne mal wissen, so eine Aufzählung von der Community, wie viele Spiele das du magst. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht. Das einzige Argument, warum ich das nicht gespielt habe, weil ich dieses von oben echt, ich habe es schon mal gesagt, ich bin da nur dabei, aber nicht mittendrin. Aber in 4 müsste dir das doch eigentlich besser gefallen dann. Ja. Hast du es mal probiert? Nein, du weißt noch, er mochte den 4er nicht, weil die Grafik ihm nicht gut genug war. Das ist nicht so bunt und alles. Das ist doch immer 9 ja? Grund, hä? Ja, ist ja eigentlich immer derselbe. Alter, Trans. Grafik wirklich. Und Perspektive. Wir können mal über Splinter Cell reden. Das fand ich persönlich auch vom Spielerischen, ist wirklich ein Frevel, aber damals war das so, ja, es gab die PC-Fraktion, es gab die Konsolen-Fraktion. Ich persönlich fand die Story von Tom Clancy und Splinter Cell immer komplett zum Abschalten und Wegdösen. Fand aber das Spiel an sich besser gelöst als die entsprechenden Sneak-Varianten in Splinter Cell, in Metal Gear Solid. Weil das eine konzentriert sich halt mehr auf diese konfuse Story und die Charaktere und die wechselhaften Game-Design-Elemente und Splinter Cell war halt schnörkellos, dumme Story, 10 Missionen, so und so viel Gadgets und nacheinander machst du das alles. So, kriegst alle Gadgets, killst alle Gegner, machst stealthig und das hat funktioniert. Also ich mochte auch, dass man war natürlich eingeschränkt als Geheimagent, der nicht auffallen durfte, dass du ja eben dir überlegen musstest, wie schalte ich jetzt die Gegner aus. Und ich fand's cool, wenn es tatsächlich funktioniert hat, also wenn du einen Lösungsweg dir ausgedacht hast, dass der auch funktioniert. Zum Beispiel, ich klemm mich jetzt mit einem Spagatsprung zwischen eine dünne Häuserschlucht, weißt du, und lass mich dann auf den Gegner runterfallen. Oder ich lock ihn mit einem kleinen Kameramodul zum Kameramodul hin und mach dann Giftgas und er fängt um. Oder das Kameramodul konnte ja auch pfeifen, dann geht er hin und ich schleiche mich von hinten an und hau ihm eine um. Oder ich nehme ihn in den Schwitzkasten, nehme ihn als Geiselknalle mit ihm als Schutzschild mein Gegenüber ab, weißt du, also was man da alles machen konnte. Du hattest da ja so viele Möglichkeiten. Es war oftmals natürlich ein bisschen nervig, wenn das nicht funktioniert hat, weil dann ganz viel Spielzeit und Vorbereitungszeit für den Arsch waren, nur durch einen kleinen Fehler. Aber generell hat einem das einfach viele Möglichkeiten gelassen und es war ja auch immer hochspannend so, weißt du? Ja, ey, das oben absolut. In der doppelten abgehängten Decke warten, bis einer unter dir durchläuft und oder im Schatten. Genau, du hast ja auch noch diesen Lichtmesser, der dir anzeigt, ob du jetzt im Hellen oder Dunkeln bist. Und dann immer noch diese, es ist halt immer so, aber dann diese 3 blöden Leuchtpunkte, ja, und genau. Auch nochmal was, dass man ihn auch ja eigentlich sehen muss. Aber gut, es war halt für den eigenen, ja, es natürlich, für damit den Spieler, damit man sich orientieren kann. Ist klar. Ja auch recht, mein Gott, ist ja ein Spiel, macht das. Aber es ist eigentlich dumm. Gut, eigentlich müssen die Gegner ja auch merken, wenn die Farben auf einmal weg sind beim neuen Teil. Ob er da ist. Was, oder nicht. Ist wieder so schwarz-weiß, irgendwo ist einer. Also ich finde, das war schon eine coole Serie. Die stand ja auch immer für, die waren ja auch grafisch dann immer ganz vorne mit dabei. Da gab es ja dann immer einen geilen Wald. So der zweite Teil spielte, glaube ich, in Burma oder so. Ja, und das wurde auch interessanter storytechnisch irgendwann. Ja, genau. Also es stirbt ja am Ende von Splinter Cell, von einem Teil stirbt ja die Tochter von ihm, genau. Was dann später im nächsten Teil verwurstet wird, so, wo er den Mörder sucht. Und was ich auch cool fand, es gab, ich glaube im zweiten, dritten, vierten, irgendwo da, ich glaube im zweiten war das, gab es so einen Moment, du fährst mit dem Lift runter und dein Knopf im Ohr, dein Führer sagt dir halt quasi, ey, bla, oh nee, erschießt den schnell. Blablabla. Irgendwie, du musst jemanden schnell erschießen, während du da runterfährst. Du musst dir vorstellen, so ein Gitteraufzug. Ja? Und du erschießt ihn und du wirst quasi unter Druck gesetzt am Anfang. Ja? Und du hast keine Zeit mehr. Schieß, schieß, schieß, weißt du so. Und dann erschießt du ihn und dann fragst du dich, Moment, hä, war das überhaupt, wer war das denn jetzt so? Und später kriegst du halt raus, dass das halt irgendwie, dass du halt benutzt wurdest so. Und das fand ich mal ganz cool, weil das wurde irgendwie nie so richtig mal gemacht so. Also dieses, aber die Szene, dass du nur das blöde Instrument bist so. Ich kann mir da nur noch, ich vielleicht erzähle ich Scheiße, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es war der zweite oder dritte, wo sie das mal gemacht haben. Und sowas, da fand ich dann auch die Story mal ganz interessant. Ja. Aber also sie haben sich so bemüht. Nicht, ja, ich sag mal, bemüht, von all diesen Tom Clancy-Spielen ist Splinter Cell die Serie, wo sie sich am ehesten um Charakterentwicklung bemüht haben, auch wenn es oftmals mal wieder nicht geklappt hat, weil es wieder so gesichtslose CIA-Agenten und Bösewichter sind, weißt du, aber trotzdem, ja, es geht. Also es geht bei Splinter Cell besser als bei vielen anderen. Es ist schon viel anderen. Wert, dass ich mich bei Conviction dran erinnern konnte, dass seine Tochter Sarah heißt, die da ja auch wieder eine Rolle spielt und ja, wie du sagtest, die ist irgendwann gekillt worden. Ja, aber auch so am Ende, also so am Ende in so den Zwischensequenzen so quasi. Also es war schon interessant, dass sie sowas einbauen, obwohl es ja eigentlich egal ist. Okay, wahrscheinlich für den nächsten Teil so als Motivation, das kann ich verstehen. Also es ist ja, also ich weiß, wie viel, Splinter Cell Conviction war jetzt der fünfte oder ja, der genau, sechste? Ja, genau, der fünfte. Schon? Welcher war Chaos Theory? Also der zweite war Pandora Tomorrow. Ja, dann gab's Pandora Chaos Tomorrow Theory, war das mit dem Erschießen, dann also mit dem benutzt werden. Und drei, was war drei? Chaos Theory und der vierte war Double Agent. Ja, Splinter Cell Assassin's Creed war es mit dem Untertitel. Von dem vierten weiß ich irgendwie am wenigsten, obwohl ich ihn auch durchgespielt habe. Aber der war nicht mehr. Was ich aber noch sagen muss, muss nochmal hier einhaken, ich glaube im zweiten war der Multiplayer-Modus Teil neu. Der Multiplayer, das was Metal Gear nicht hatte, eben sehr groß dann und speziell der war im zweiten. Wow, und im also der hat wirklich neue Regeln eingeführt im Tour gegen Tour, also so. Die Idee war einfach saufett, dass da zwei Söldner gegen zwei Spione antreten. Die Söldner haben aus der Ego, es hat alles gepasst, was die sich für Gedanken gemacht haben. Die Söldner haben aus der Ego-Perspektive wie ein Ego-Shooter gespielt. Dadurch haben sie halt natürlich ein etwas kleineres Sichtfeld als die Spione mit ihrer Third-Person-Kamera, die überall rumschwenken können und einfach mehr im Bild haben. Und die Söldner hatten natürlich auch nur eine Taschenlampe und sie hatten einen Wärmebildmodus, der aber auch wieder irgendeinen Nachteil mit sich gebracht hat. Also die ganzen Fähigkeiten, die Söldner und die Spione hatten, die haben sich schon gut gegeneinander ergänzt, wie heißt das, Stein, Papier, Schere, da braucht man drei für. Genau, also, so ungefähr. Also zum Beispiel, ich glaube, wenn die Spione ihr Nachtsichtgerät benutzt haben, dann wurden die in irgendeiner Weise sichtbar für die Söldner. Ja, die haben diese Elektrosicht, genau, wo genau, sie sehen, wenn so genau ein elektrisches so. Gerät und so haben die wird, ganz viele Features gehabt, die sich gegenseitig, die haben einfach gepasst und haben sich ergänzt. Und das war echt fett, es war auch spannend, als zweier Spion-Team dann halt zu versuchen, irgendeinen Computer zu hacken, während du unter dir, du hängst oben am Rohr und unter dir siehst du zwei Söldner, die mit Taschenlampen den Raum absuchen. Ja, und du hast total Schiss. Scheiße, Mann, wenn die jetzt hier hochleuchten, dann haben sie mich. Und du hältst ja nicht viel aus als Spion. Du musst da halt echt aufpassen, wie kriegen wir jetzt die schwer bewaffneten Söldner aus dem Weg. Und lustigerweise, ich habe oft Söldner gespielt, weil es einfacher war. So. Und ey, für mich war das genau das Gegenteil. Es war so schwer, weil so, du denkst dir ja eigentlich, okay, die Spione, die müssen ja ständig vor mir abhauen, aber wenn die das können, dann musst du Angst haben vor denen. Auf jeden Fall. Wo sind sie denn? Wie so Spinnen. Und schon wieder von hinten erwischt worden. Okay, werde ich. Es geht sau schnell. Ja. Also ich meine, wenn die dich mal von hinten erwischen, dann ist ja One-Hit-Kill. Ja. Und das ist ständig super. Passiert. Also man kann das, wenn man es kann, dann kann man da richtig viel Spaß haben. Eben, ja. Man sieht eben wirklich, also Splinter Cell neben Metal Gear Solid eben dafür die Japano-Freaks dann da gewesen ist. Ich fand, der andere Ansatz, natürlich gibt es kein Splinter Cell ohne Metal Gear, aber es hat so viel neu und so viel anders gemacht, dass es sich auf jeden Fall auch gelohnt hat und auch zu jedem guten PS2 oder natürlich auch Xbox oder PC-Sammlung dazugehört hat zu dem Zeitpunkt. Simon hatte nochmal reingeschmissen, obwohl ich diese Serie eher mit der PlayStation 1 assoziiere, Seifenfilter. Muss nicht sein, müssen wir nicht drüber reden. Nee, Seifenfilter waren sehr, sehr, sehr große und sehr gute Schleich-Action-Games auf der PlayStation 1. Aber auch nur die waren gut. Ja, die danach. Danach waren die auf der PSP und ich glaube, es gibt ein oder zwei auf der PS2, wenn ich mich nicht irre. Die finde ich auch eher, ja, waren nicht so toll. War das denn im dritten, wo man mit dem Elektroschocker die Gegner in Brand setzen konnte? Ich weiß es gar nicht mehr. Was auch echt ziemlich heftig, ne? War, so wenn man das mal so rückblickend sich überlegt. Naja, ich weiß nicht mehr, ob es der dritte oder zweite war. Schade, dass der in der PS... es gibt die Serie zwar immer noch, aber in der PS2-Ära ist ein bisschen baden gegangen. Aber die hatte auch große Konkurrenz eben. Sie hätte gut... Gabe Logan hieß, glaube ich, der Held. Ich muss gerade sagen. Was? Ja. Gabe Logan? Ja. Warum merke ich mir sowas? Das ist bescheuert. Aber es hätte was werden können, wurde es nicht. Ja. Wolltest du noch was sagen? Nee. Achso. Ich fand es auch nur lustig, dass ich gerade eben überlegt habe, wie heißt der Held? Dann ist mir Gabe Logan eingefallen. Ja, ist nicht so gut wie Winback oder... Nee, Winback gab es ja auch noch. Das oder... Ah, ja. Winback, das war auch von Koei, ne? Ja, ja. Oder und das war fürs N64, oder? Fürs N64 und für die PS2. Und da haben sie gehofft, das wird ein geiles Spiel. Das wird... war das nicht von den Hybrid Heaven Leuten? N64-Spiel war? Ja, nee, gerade deswegen. Ich habe doch immer gehofft, dass N64 auch die super Software kriegt, die PS1 hatte. Ja. Aber nee, es ist nie so Project Reality, sage ich nur. Ja, genau. Okay, ich würde sagen, im Sinne, dass wir auch mal kurz mal durchatmen oder sonst was machen müssen, sollten wir an dieser Stelle den Podcast beenden. Wir haben zwar noch ordentliche Sachen, die wir machen wollen, aber da werden wir es an einem anderen Tag... wir haben Tag zwei Drittel geschafft. Wir haben noch die Hälfte. Ich habe noch zwei andere Zettel. Echt? Dann fehlt mir ein Zettel. Dann fehlt dir ein Zettel. Ja. Warte mal, ich gebe dir die Dinge mal rüber, da werden wir nächstes Mal drüber quatschen, okay. In Ruhe. Ich glaube fast schon auch, so viel, wie wir darüber gequatscht haben, werden wir einfach 4 Casts insgesamt machen draus. Macht ja absolut Sinn. Aber wie ihr schon gesehen habt, wir haben eben mit großem Enthusiasmus, selbst der Trant gelegentlich sogar, wenn er mal nicht zwischendurch was gehasst oder nicht gespielt hat, hat sich rege dran beteiligt. Nee, der Trant hat hier nichts zu beigetragen. Doch, das war voll wichtig. Ja, natürlich. Das können wir sagen, das wir sind ja hier nicht zu dritt. Kleiner als du bist, Trant. Nein, aber wir werden dann nochmal zusammenkommen und dementsprechend den Rest dann nochmal bequatschen, wie Action-Adventures rund um God of War und Rollenspiele und Strategiespiele und so weiter und so fort. So umfangreich ist die PS2-Bibliothek oder Spielebibliothek und das man ist kann der Wahnsinn. Und wir haben jetzt nur die allerbesten der Besten und die wir gespielt haben, uns eben, rausgesucht. Eben. Theoretisch können wir 10 Podcasts ausmachen. Das machen wir nicht. Machen wir nicht. Mal sehen, wie viel ich das. Ja, mal sehen. Obwohl es 10 normale Podcasts sind, die wir hier gerade machen. Eigentlich schon, ja. Andere so eine halbe Stunde reden oder so, es geht ja, ist doch schön zwischendurch und nicht dieses Mammutwerk. Ach, das Schneiden wird wieder lustig. Mach viel Musik rein, das wird gut passen. Wie lang sind wir? Wir sind fast bei 3,5 Stunden. Oh, gemütlich. Das ist okay, geht eigentlich. Für 2 Casts ist es okay. Da werde ich 2 Casts draus machen. Also, danke an dich dran. Aber wir machen dann noch einen dritten dann. Also ich meine, wir haben die beiden Dinger ja noch, oder? Ja, klar, die haben wir noch. Wir machen Machst die noch. Machst du aus dem ersten 2 Casts? Und wenn der zweite so lang wird, dann mache ich daraus auch 2 Casts oder einen dritten. Dann haben wir vielleicht einen Dreiteiler. Habt ihr gedacht, ihr kriegt das alles auf einmal? Ja, natürlich. Als ob. Nee, aber danke dir nochmal, Trant, dass du dich mit uns hingesetzt hast. Und ja, danke dir, Simon, Dank, dass ihr eure Zeit geopfert habt für das schöne Geschwalle an dem Freitagnachmittag. Ich bin froh, dass du das immer anleierst. Ja, genau, wirklich, Gregor hat diesmal auch die ganze Organisation, wir loben dich ja gar nicht oft genug, aber es weiß ja jeder, dass du das alles machst. Wir reden ja nur. Aber schön, dass wir unsere Geschichte mal erzählen konnten mit Japan. Ich versuche auch noch die Bilder und vielleicht so tagebuchtextmäßig irgendwas zu organisieren. Ja, da bin ich sehr gespannt. Ist halt in der Heimat, lass ich mir aber gerade schicken. Wenn du es dann da hast, setzen wir uns zusammen, scannen ein bisschen was ein und dann gibt es eine schöne Bildergalerie, eventuell mit einem kleinen Text dazu. Ich glaube, es ist ganz lustig. Trant und ich in der Warteschlange. Ja, aber von dem Japan-Besuch habe ich, glaube ich, nichts mehr. Also ich habe zumindest noch das Bild, wo wir alles aufgestellt haben. Ey, wenn du das noch hast, super. Der Katzenkäse und so. Könnt ihr nicht das als Hörspiel nachstellen? Och, Trant, was machst du denn hier in der Schlange? Och, nee. 18 Stunden, ja. 18 Stunden in Tokio. Okay, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, ich verabschiede mich. Ich bin der Gregor. Ich bin der Trant. Simon. Und wir sind weg. Wir sind weg. Ciao. Cool. マジ？ウララ、チアガールちゃんを助けてあげて。了解。ナイスくん、ナイスくん、カノチャちゃんの出てる番組見てる？ もちろんですよ。ゴゴチアガール、ビデオ撮ってますよ。 メンバーの中で誰が好き？やっぱリーダー？ いやー、リーダーは僕にはちょっと恐れ多いですね。やっぱりサッチンですかね。 そうなの？ひょっとした君、巨乳ちゃん好き？あ、ちょっと待ってね。 Yo, yo, Channel 5, let you, let you, let you, hey! ごめんごめん、このフレーズ歌わないと気が済まないんだよね。俺は断然ひとみんだね。昔はミミチンもいいかなと思ってたんだけど。 石津さん、意外とマニアックですね。 そうかな。お、ひとみんだ。踊らされて出てきたよ。 ほんとだ、足長いっすね。 うらら、うちの曲のリポーターは助けなくていいから。もう絶対ひとみん救出してほしいな。いい、よっしゃ、うらら、えらい。 ヒューズさん、レスキューが終了したら一緒に写真とか撮ってもらいましょうよ。 あ、いいね、いいね。それじゃちょっとデジカメ持ってこなきゃ。 あ、ヒューズさん、もうすぐブレイクですよ。 いいよ、ノイズ君なんか適当に言っといて。 いいんですか、うららさん怒りますよ。お、サッチンだ。 汝の担うは暗黒の意にして、祖はさまよえる魂を見えとし、この世ならざる者どもを呼び寄せるなり、この世ならざる者ども汝にはべる従いなし、祖は混沌の軍勢。様が帰ってきたらすぐに温かいものを召し上がれるようご用意しておかなきゃ。えた、切っちゃった。えたたた、こんな風にうっかりしてじゃ戦いの時にジーク様の従士として立派にお助けすることができないよ。頑張れノビアちゃん。はい、頑張ります。これをやると頑張る気になるのよね。本当に冷たい雨。そういえばジーク様の旅が始まったのもこんな雨の日だったって言ってたっけ。冷たい、心まで凍りそうなほどの冷たい雨の中、ジーク様の旅の始まり、それは一人の反逆者が教団から禁断の書物を盗み出し姿を消したことから始まった。反逆者の名はビクトール・ドラクロワ。ジーク様の親友だった人、共に助け合うことを誓い合う戦友だった二人が仇同士となった瞬間だった。一人の女性の死が彼らの間に亀裂を走らせた。 ドラクロは、トガビとは償わねばならぬ。だが貴様の罪、いかなる罰でも償えぬ。なぜだ、なぜ彼女が、シーラが死なねばならなかった。私は生涯貴様を許すことはない。追ってこいジーク、貴様がなすべき食材を教えてやる。 シーラ・リビエール。彼女の謎に包まれた死がジーク様とドラクロワを戦いに導いた。 シーラ、 あなたを救おうと思ったけれど、救われたのはきっと私の方ね。 なぜ眠ってるんだ。 シーラ、シーラ。 ゲテン・イザークが記す真実は、貴様ら教団に潜む闇を私に示してくれたよ。眠れる魂をもてあそび、死すらも支配しようとする断り、そんな汚れし断りなど滅ぼされるべきなのだ。そして浄化された世界で全ての魂は真の解放を迎える。私とシーラの魂も、来るべき時貴様の命必ずもらい受ける。追ってくるがいい、ジーク。その時こそ貴様をその闇から解放してやる。 そうしてジーク様の長い長い旅が始まった。その旅の途中でジーク様は一人の女性に出会った。彼女もまたドラクロワの起こした悲劇の犠牲者だった。 助けてくれてありがとう。私の名はアーシア、銀の乙女の一人なの。 復讐のために奴をドラクロワは殺すのか。 私にはもうそれしか残っていないから。ドラクロワは兄さんや家族の仇なの。だからみんなの仇を取るまで何も始められない。 ジーク様とアーシアさんは共にドラクロワを追った。そしてついにジーク様はドラクロワに再会した。絶望と憎しみに満ちたドラクロワに。 久しいな、ジーク。教団の命を受けずとも貴様なら来ると思っていたよ。さすがに3年前とは違うようだな。 お前は変わらないな。あの頃と同じだ。俺は後悔している、あの時お前を殺せなかったことを。 後悔だと？貴様ら教団が悔いるべきはそんなことではなかろう。幕を上げるとしよう。貴様に闇の深淵を見せてやる。貴様も刻印の騎士に属する者。三聖院といえば察しがつくはずだ。そして我が望みも。 それは愛する女性を失い絶望したドラクロワが見出したたった一つの希望だった。たとえそれがより多くの絶望を生み出したとしても、ドラクロワはそれを求めた。 貴様も知る通り、この世は三つの世界の一つだ。我らが住まう狭間の世界の魂は死後、その号に従い展開、あるいは打開のいずれかへと導かれる。そして長き眠りの果て、新たなる命として生まれ変わる。浄化の神の力は三つの世界を打ち砕き、一つの世界として再生させる。世界の浄化こそ教団の罪を罰し、全ての魂を救う唯一の術なのだ。性質の扉が開き、浄化の神が戒めより解き放たれるとき、我が願いも叶う。ジーク、私を止めたければ聖都ロタールへ来るがいい。 ゲテン・イザーク書を手にし、強大な力を持ったドラクロは その時ドラクロワはジーク様でも太刀打ちできないほどの力を持っていた。その力によって傷を負ったジーク様は、それでもドラクロワを止めようと戦い続けた。シーラという女性との絆を守るために。 ジーク、ジーク。 やつはどこだ。 なぜそうまでして戦うの。ドラクロワとあなたの間に何があったか知らない。でも今のあなたは死に急いでるだけよ。 俺にもわからないんだ。戦うことで俺の犯した罪が償えるのか。俺は一人の女さえ守ることができなかった。 ジーク様は傷つきながらもドラクロワを止めようと戦った。けれども、ドラクロワはついに聖都ロタールに攻め込み、開いてはならないものを開いてしまった。 時は満ちた。強大な浄化の力ゆえ性質に封じられた神アズライール、再びかの神の力で世界は浄化され一つとなる。忘れたわけではあるまい。かつて教団は自ら禁忌を破り、その力を手にすべく性質の扉を開いた。だがアズライールを従わせる術はなく、再び性質へと封印するしかなかった。それが悲劇の始まりだった。シーラの死、貴様の中に眠る狂気が生んだ凄惨な悪夢。なぜだ、なぜだ。あの時シーラの魂は封印されたアズライールに取り込まれ、神の一部として融合してしまった。故にアズライールの、いやシーラの魂を解き放つためにはこの封印を解くしかないのだ。そのためには生贄としてシーラの命を奪った者の命が、貴様の命が必要なのだ。ジーク、貴様の命今こそもらい受ける。 彼女の言葉を思い出せ。世界の破壊などシーラは望んじゃいない。 黙れ。 やめて。もう悲しみを生まないで。かわいそうな人、死者にしか語る言葉を持てないなんて。私も愛する人を失う悲しみは知っている。でも死者は戻ってこない。あなたの言葉に答え、共に笑ってくれることはない。 貴様に何がわかる。 ジーク、貴様もその身で知るがいい。我が無限の苦しみを。 やめろ。 絶望に染まる貴様の魂、今こそシーラに捧げてやる。 ジーク、この人を止めて。これ以上罪のない人を悲しませないで。 黙れ。許さん。貴様だけは許さん。 貴様の罪、その命で償うがいい。 ドラクロ、今こそ俺がお前を追う全ての闇から解放してやる。 そうしてジーク様は長い旅の果てに一つの真実を明らかにすることとなった。シーラという女性が死ななければならなかった真実、それは。あ、ジーク様、お帰りなさい。ジーク様、随分と冷えたんじゃないですか。お食事の用意ができております。ジーク様が旅に出られた日もちょうどこんな雨だったと聞いて、そのことを思い出していたところなんです。はい。